Dies ist eine Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen- und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Hast du das Rezept, Kathi? Ja, weil ich habe nämlich mein Telefon bei mir und da ist das Internet drin in meinem Telefon. Das ganze Internet in deinem Telefon? Das ganze Internet in meinem Telefon. Ich muss mir in den Kopf fassen, das ist ja fantastisch. Ich sag dir. Das Wissen der Welt, gespeichert in einem so kleinen Gerät. Na, aber hallo. Ja, besser als in meinem Kopf, weil da geht öfter mal was verloren. Das kann ich bestätigen. So. Ja, hübscher haben wir uns das gemacht. Ja. Ja, Kerzchen angemacht, hier Kekseteig und hier so Ausstechförmchen, hier sind Bären. Yeah. Und was ist das hier? Das ist tatsächlich ein Pinguin. Das ist ein Pinguin. Wenn du dich erinnerst, da hast du mal Frühstückstoast in Pinguinform bekommen. Stimmt. Und neulich hatten wir Frühstückstoast in Batman-Form. Batman haben wir nämlich auch hier, ne? Ja, wobei es natürlich Abendessen-Toast war und kein Frühstückstoast. Ja, das ist ja egal. Wo ist denn Batman? Der ist, glaube ich, noch in der Schublade. Achso, den hole ich noch mal eben raus. Das ist diese hier, ne? Ja. Du kannst auch Batman nicht vergessen. Wir haben nämlich eine ganze Schublade nur mit Ausstechen. Hätte vielleicht doch noch mal gucken sollen, dass du gesagt hast, dass alle dabei sind. Ich war davon ausgegangen, dass du das weißt. Ja. Dass, wie lange sind jetzt über 2 Jahre zusammen, dass du weißt, dass Batman wichtig ist als Keks? Das ist der da. Vielleicht habe ich den auch noch in der Küche liegen. Vielleicht ist der auch noch in der Küche. Wenn denn, ja, hier ist Superman. Hier ist Schneckenman. Bei Batman wäre der Metallausstecher besser, weil der größer und schärfer ist. Ja, der ist schärfer. Ich finde gerade nicht. Wir sind gut sortiert. Wir haben vor allem sehr viele Pinguine. Hier ist auch so ein Pinguin. Guck, nee, das ist so ein gelber Pinguin, okay. Ein Pinguin. Tatooine. Nee. Was ist das hier? Der Fernsehturm? Ja, der Berliner Fernsehturm. Krass. Ja. Hier ist so ein kleiner Plastik-Batman, den kann man nehmen. Und Schmetterlingsman. Ja, ich glaube, der ist auch noch in der Küche. Den müssen wir dann gleich zum Ausstechen noch holen. Ja, wir müssen erstmal den Teig anfangen. Na eben. Herd, genau. Heute vielleicht die erste richtige Folge Herd. Nein, eigentlich nicht. Wir haben das Ganze hier heute das Last-Minute-Wein-Nerds-Menü genannt. Quietsch. Entschuldigung. Das ist halt hier live in der Weihnachts-Wein-Nerds-Bäckerei sozusagen. Wir wollen Kekse backen, Teig anrühren. Das machst du mit der Hand, den Kekse durch anrühren, ne? Ja, ich bin dann Handkneten. Ah, das finde ich sehr gut, weil dann haben wir auch keine störenden Mixergeräusche. Nee. Und die Butter, die wir nicht aus dem Kühlschrank genommen haben, wird dann auch nochmal warm. Das sind meine Hände, Schatz. Sie wird noch kälter. Ich hätte was vergessen. Genau. Und wir wollen nicht nur unseren eigenen Jahresabschluss feiern, so ein bisschen, sondern auch, wie soll man das sagen, nochmal so ein finales Fernseh-TV-Zeichentrick-Roundup mit Büchern und Filmen und all dem machen. Und auch so ein bisschen nochmal so einen Geschenketipp geben, wenn ihr keine Ahnung habt, was ihr einem popkulturbegeisterten Menschen zu Weihnachten schenken soll an Krams. Ja. Nicht? So Geschenkideen nochmal so in Nerdform euch geben. Warte, willst du Geschenke haben zu Weihnachten? Ich dachte, ich krieg was. Geschenke. Du kriegst einen Adventskalender. Du kriegst 3 Adventskalender. Das muss ja wohl reichen. Ich krieg 3 Adventskalender. Ich hab den von deinen Eltern. Wir haben diesen scharfes Doofkalender. Ja. Dann den du mir gemacht hast. Ja. Und den Mauskalender. Was für ein Kalender ist das? Erzähl doch mal was. Tom Kuhlmann gibt es wunderschöne Bücher im Nord-Süd-Verlag. Lindbergh, Armstrong und Edison mittlerweile ist das Neueste. Und das sind lauter toll illustrierte, wunderschöne Geschichten, großartige Bilderbücher, sehr umfangreich, in der Mäuse, die stellvertretend die Namen dieser berühmten Menschen haben, Geschichten und Abenteuer erleben. Wunderbar illustriert mit verschiedensten Dingen, also technische Zeichnungen und tolle klassische Illustrationen und sowas. Die hast du alle, oder? Ich glaube, Lindbergh fehlt mir noch. Ja. Bin mir aber nicht sicher. Vielleicht auch Armstrong. Einer von den dreien. Armstrong ist der mit dem Astronauten, ne? Ja. Ja. Lindbergh habe ich, glaube ich, gesehen. Edison liegt da vorne irgendwo. Edison habe ich neu, genau. Ja. Und ich glaube, Armstrong fehlt mir, genau. Der Raketen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ist auch egal. Habe ich noch nicht geschafft zu lesen, ja. Zu meiner Schande. Muss ich noch nachholen. Genau. Und zu diesem gibt es auf jeden Fall Adventskalender. Also mit Bild, nicht mit Schokolade. Schade. Aber bei denen ist das Bild einfach auch so schön. Da könnte Schokolade gar nicht mithalten. Gut, du fängst schon an, Sachen in den Töpfe zu tun. Ja, ich fange hier an mit 100 Gramm gemahlenen Mandeln. Genau. Weil ich so ein Fan von sehr hellen, weißen Teigen bin, habe ich auch geschälte Mandeln, blanchierte. Kalifornische. Mandeln gemahlen aus blanchierten Mandeln. Das sind kalifornische Mandeln und keine kalifornischen Rosinen, oder? Genau. Das verstehen jetzt die 90er Kinder. Ich finde es auch schön, dass die kalifornischen Mandeln gemahlen aus Mandeln gemacht sind. Nicht aus Kalifornien. Ein bisschen schade, das ist immerhin so der eine Revoluzzerstaat, den die USA noch haben. Ne? Ja, es ändert sich gerade auch ein bisschen. Also selbst traditionell rote Staaten werden langsam blau, das ist ganz angenehm. Ja. Waren die Roten die Demokraten oder waren die Blauen die Demokraten? Ich weiß die Blauen nicht. Sind die Demokraten, die Roten, ja, sind genau, die Roten. Rote sind immer böse, genau. Die Reps. Genau. Also, das wissen wir doch, dass Rot immer böse ist. Hast du nicht Star Wars geguckt? Ich weiß nicht, wo das da mit drin hängt, aber. Darth Maul hat ein rotes Gesicht, Darth Vader hat das rote Laserschwert. Das ist erstaunlich treffend, was du gerade sagst. Ich schäme mich ein bisschen für mein Nerdtum. Da! wie geht's denn da weiter in dem Rezept? Genau. Also ich brauche 100 Gramm Mandeln. Also eigentlich 50 Gramm Mandeln, 50 Gramm Haselnüsse gemahlen, aber ich mag Haselnüsse in Teigen immer nicht so, deswegen habe ich die Mandeln komplett genommen. 280 Gramm Mehl und 70 Gramm Zucker. Genau. 70 Gramm Zucker ist ganz angenehm, weil wir ja so ein bisschen eigentlich auf die Kohlenhydrate achten wollten. Das ist wahr. Weihnachtsplätzchen ist es, glaube ich, ein bisschen. Und Mandeln sind oft dann ja auch der Ersatz für Mehl und all das, deswegen ist das schon ein guter Teig ausgesucht. Vielen Dank. Ja, Vanillekipferl sind halt auch einfach toll. Ja, Vanillekipferl sind best Pony. Pony? Ponys? Was? Ich habe keine Pony-Ausstecher, tut mir leid. Das ist nicht wahr. Ich habe Bären. Bären? Aber müssen wir nochmal nachholen. Groß und einen kleinen Bären. Also wir können Sternzeichen ausstellen. Sternbilder. Welches Sternzeichen ist denn der Pinguin? In welchem Sternsystem gibt es das? Im arktischen dann? Oder Die Weihnachtsmann-Sternbilder? Also wenn du am Nordpol stehst, dann siehst du ja andere, als wenn du jetzt am Äquator stehst, okay, zum Beispiel. Ja. Nach, weil du ja in einem Blickwinkel und so hast. Also wer kennt auch die Weihnachtsgeschichte nicht, wo Ochs und Pinguin in einem Stall stehen. Ne? Das ist ja ganz klar. Das ist, die haben halt den Stall abgebaut, bevor die Pinguine da waren. Die wären gekommen, die waren schon unterwegs. Die sind halt langsam, mein Gott. Die waren schon immer so witzig, ne? Mit so ausgestreckten Flügen. Die wären aber wenigstens passend angezogen gewesen, ja. Muss man mal sagen. Vom Anlass angemessen. Na, aber hallo. So, ja, Zucker hast du gesagt, hast schon drin. Zucker habe ich drin, jetzt kommt Mehl, 280 Gramm. So, das ist doch noch eine ganze Menge, also für Ketos, die komplett auf Kohlenhydrate verzichten, ist das ohnehin schon durch den Zucker und das Mehl nichts. Nee. Wir müssen dann anders süßen und vielleicht das auch durch Mandelmehl oder Haselnussmehl oder, weiß ich nicht, Holzmehl, ja, oder sowas ersetzen, das schmeckt sowieso alles irgendwie gleich. Da kann man dann lange auf seine Weihnachtsplätzchen sparen, weil dieses ganze Sondermehl sehr teuer ist. Das ist richtig teuer. Das haben wir uns auch mal dafür entschieden, nicht in dieses komplett kohlenhydratefrei zu gehen, weil das, ja, also gerade die Anfangszeit, wo wir geguckt haben, durch was kann man Mehl alles ersetzen, war dann doch relativ ernüchternd, als wir festgestellt haben, dass das dann doch relativ kostspielig sein würde. Alles immer durch Mandel und Haselnuss und Reismehl. Auch Reismehl ist auch schön teuer. Das ist auch so eine Option. Das ist richtig. So, jetzt habe ich zwar die Butter, ich habe die Eier vergessen und das Salz. Ja, wie viele Eier brauchst du? Zwei. Nein. Und eine Prise. Wir haben nämlich noch ganz viele andere Sachen vor. Also Vanillekipferl werden ja traditionell nicht ausgestochen, aber wir machen dann noch einen Mürbteig. Und ich mag den immer gerne einfärben. Dann hat man nämlich bunte Plätzchen. So, und ich habe ganz viele süße Weihnachtsbaumplätzchen-Ausstecher. Und wenn da der Teig grün ist, das sieht einfach total schön aus. Das mag ich sehr gerne. Deswegen färbe ich den gerne mal grün ein. Ohnehin mag ich grüne Sachen sehr gerne. Schatz! Ich versuche hier drüber zu moderieren, aber du bist so lange weg. Ja, ich habe die Batman-Ausstecher gefunden. Sind noch dreckig in der Spülmaschine. Ach, scheiße. Ja, dann können wir die diesmal nicht benutzen. Ach ja, weil ich da ja den Toast mit ausgestochen habe. Sind da beide drin gewesen? Wir haben ja zwei. Wir haben ja zwei, aber der Plastik ist nicht so dolle. Dann ist das nur eine Größe in der Plastik oder waren das auch zwei Größen? Das waren zwei Größen, aber der andere ist noch kleiner und der erste war schon wegen der Größe nicht so dolle. Ne, aber halt auch der Superman war so feinteilig. Superman, ne? Ging gar nicht raus, der gar nicht raus. So toll sind die gar nicht mit den Superhelden-Ausstechern, habe ich den Eindruck. Nee, ne? Das ist irgendwie ein bisschen doof. Bisschen doof. Also die beiden Batmans aus Metall, die wir haben, die sind okay. Ja. Also ich glaube tatsächlich fast, dass diese Plastik-Ausstech-Dinger eher so für Fondant-Ausstechen ist, ja, als für Teig richtig. Was ein bisschen schade. Wobei, ist. Wenn der Fondant die ungefähr die gleiche Konsistenz, wir hatten ja schon mal Kickzeug, der ähnlich war. Also wir hatten doch mal diesen fertigen Lebkuchenteig, der müsste doch mit dem Superman auch gehen dann, ne? Der ist ein bisschen fester. Ich weiß es nicht genau. Es muss halt sehr klebrig sein. Ja. Also es könnte mit dem Lebkuchenteig vielleicht funktionieren. Den hatten wir letztes Jahr, der war echt episch. Also das war ein richtig, war ein fertiger Teig, den wir geholt haben. Jetzt haben wir ja Eier aufgeschlagen, da schmerzt jeder Mensch mit Hoden. Ach komm, so brutal bin ich dabei gar nicht. Ich könnte ganz anders. Da sage ich nichts zu, aus Gründen des Jugendschutzes. Das ist sehr sinnvoll. Aus Gründen des Hodenschutzes. Die werden jetzt, sind wir wieder explizit hier? Ja, wir sind prinzipiell per Default explizit. Das waren dann schon immer. Okay. Wir durften von Anfang an schon... Aber warum sagt denn die Computerstimme immer keine schlimmen Wörter oder keine bösen Wörter? Weil die Computerstimme sensibel ist. Und das darf sie doch auch sein. Das ist doch vollkommen legitim. Das stimmt. Ich dachte, sie passt da auf den Jugendschutz auf, aber wenn das naja, gut, aus eigenem Interesse ist, ist es eigentlich auch. Wenn das, ich sag mal so, wenn das explizit wäre, dann müssten wir die Wörter weglassen und dürften sie nicht kommentieren. Also das ist ja das Ding, das ist ja eine satirische Überspitzung, die da stattfindet im Moment. Ich verstehe. Das ist eine Mülltüte, ne? Das ist eine Mülltüte, genau. Die habe ich extra liegen gelassen, falls wir die bräuchten während des Backens. Wir brauchen sie während des Backens. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, bräuchte eigentlich auch noch eine Serviette oder so. Dann hole ich sie doch mal eine Rolle Küchenrolle. Ich bin dann schon wieder weg und Kathi muss mich unterhalten. Vielleicht macht sie das dieses Mal besser als bei eben. Wir haben schon mal gebacken, aber die Kekse haben wir ganz schnell aufgegessen. Da waren nämlich die liebe Lara zu Besuch. Lieben Gruß, Lara, die ihr aus dem Polygamia-Podcast kennt und aus ein paar anderen Sachen, weil Lara eigentlich überall ist. Ja, es gibt keinen Podcast zurecht, ohne sie. Zu Recht. Ich habe hier die Küche. Vielen Dank, sehr aufmerksam. So bin ich. Genau, die haben wir schon alle aufgegessen, die Plätzchen. Und dann erzählten wir unvorsichtigerweise meiner Familie davon, als wir die Mitte November gesehen haben. Und dann waren sie ganz traurig, dass sie nichts abbekommen haben von den Plätzchen, die wir schon gebacken haben. Und wir waren dann auch ganz traurig, dass die schon alle waren, die Plätzchen. Wir waren vor allem satt. Dann müssen wir jetzt nochmal neue machen. Genau, das machen wir jetzt. So. Ich finde es ganz spannend, dass da kein Vanillezucker an den Teig kommt. Wo kommt der dran? Die werden hinterher, die Kipferl frisch nach dem Backen in so einer Mischung aus Puder und Vanillezucker gewälzt. Und dann kommt da die Vanille dran. Da können wir gar kein Vanillepäckchen aufmachen. Ich mache den Zucker so gerne auf. Du darfst dann 5 davon aufmachen. Ja. Ich mag das. Ja, jetzt genau. Also ja. Wir brauchten für den Teig jetzt erstmal nur die Eigelbe. Die Eiweiße stelle ich mal beiseite. Und jetzt brauche ich noch 200 Gramm kalte Butterflöckchen. Moderier du doch mal weiter, während ich mir ein Utensil zum Zerschneiden der Butter besorge. Genau. Wir wollen nämlich heute, wenn Kathi gleich wieder da ist, machen wir das bestimmt auch noch über so ein paar Serien reden, die wir geguckt haben dieses Jahr. Ich muss dazu sagen, wir hatten eine Serie mehr geplant. Wir wollten ursprünglich auch noch über The Chilling Adventures of Sabrina reden. Ja. Und die Serie haben wir dann die erste Folge so halb geguckt. Die hat uns dermaßen gechillt, dass wir sie nicht weitergeguckt haben. Und hatten dann, also wir haben gehört, dass sie ein bisschen braucht, um Fahrt aufzunehmen. Und haben dann aber auch gehört, dass die Folgen alle so um eine Stunde lang sind. Und haben dann gesagt, sorry, wir haben momentan einfach nicht die Zeit dazu. Ja. Noch eine weitere sehr langläufige Serie mit 13 Folgen einer Stunde zu gucken und haben es daher noch nicht geschafft, da reinzugucken. Die soll ganz gute Aspekte haben, auch nicht so gute Aspekte, aber das konnten wir einfach nicht rausfinden. Das heißt, wir haben die erste Folge dieser Serie halb geguckt und mehr nicht. Und lass das unseren Schaden gewesen sein. Vielleicht holen wir sie nochmal irgendwann nach. Vielleicht auch nicht. Es gibt ja immer auch so viel Neues. Das ist ja das. Ja. Und ich glaube, immer alles auf Halde legen, was kommt und was man dann verpasst, ist auch einfach nicht möglich. Nee, und es gibt auch ein schlechtes Gefühl. Man kann auch mal einfach sagen, ich entscheide mich jetzt, das nicht zu gucken. Genau. Zumal das Letzte, was ich über Sabrina gelesen, gehört habe, war, glaube ich, vom Vanilla Chief auf Twitter, von den Kulturpessimisten, schönen Gruß, Christopher, dass die Serie sich nicht entscheiden kann, wo sie hin will. Also ob es Dark Sabrina wird mit dem wirklich düsteren Hexenkram oder ob es dann doch wieder so wie diese alte Serie mit Melissa Joan Hart wird, okay, die so ein bisschen witzig ist und ein bisschen charming und ein bisschen Rom-Com und hast du nicht gesehen. Und das finde ich halt schwierig, wenn die sich nach 13 Folgen immer noch nicht entschieden hat, wo sie hin will. Ja, ich habe auch vor allem die schon angesprochene Lara im Polycast, Polygamia-Cast, die haben ihren Podcast überschrieben mit The Frustrating Adventures of Sabrina. Wo ich denke, ich gucke mir jetzt nicht 13 Folgen an von einer Serie, die von Menschen, deren Meinung ich schätze, als frustrierend bezeichnet worden ist. Da habe ich einfach, das war meine Zeit auch viel zu schade. Ja. Deswegen auch zu unserer Entscheidung. Ich habe mich sehr auf diese Serie gefreut. Wenn sie mich aber in 30 Minuten nicht so hockt, dass ich sagen, nicht mal sage, ich guck mir die restlichen 30 Minuten dieser ersten Folge an, dann macht die Serie irgendwas verkehrt. Ganz eindeutig. Definitiv. Also den Eindruck habe ich auch. Und wir haben einfach, dadurch, dass wir sowohl Amazon nutzen können zum Gucken, als auch Netflix, eine Riesenauswahl an Serien, Filmen, Dingen, die wir schauen können. Und es ist zu viel, habe ich den Eindruck. Es ist zu viel. Ja. Und da müssen wir einfach auswählen auch. Und mittlerweile habe ich da auch so einen relativ fatalistischen Standpunkt dazu, dass ich sage so, wenn es mich nicht packt, dann packt es mich nicht. Dann ist es vorbei. Dann sagst du auch ganz oft zu mir, guckst alleine weiter. Genau. So, und machst dann, wenn ich dann meine Freizeit habe, die sich ja bisher von deiner auch stark unterschieden hat. Ja. Und das ist dementsprechend haben wir uns da auch bei Sabrina dagegen entschieden. Mhm. Was, wie viel musst du da reintun? 200 Gramm. Wenn ich jetzt gesagt hätte, 250, machst doch ganz, aber naja, gut. Ja, das Ding, also hier steht in Butterflöckchen und das ist insofern tatsächlich gar nicht verkehrt bei so solchen Teigen, weil wenn die Butter noch kalt ist, dann verteilt sich das insgesamt besser im Teig, wenn du das reinknetest. Ah, okay. Es geht leichter dann. Ja, das weißt du besser als ich. Ich habe da nämlich Erfahrung. Weil ich manchmal mich nicht so gerne im Teig rum. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich ein bisschen an der Konsistenz, die ich nicht mag. Keine Ahnung. Ich kenne viele Leute, denen das so geht, die das alles lieber in der Küchenmaschine machen. Ja, oder mit so einem Rührmixer oder was auch immer. Die Sabrina Comics, das sind, glaube ich, mittlerweile 2 Bände oder so. Ich weiß es gerade gar nicht. Oder ein langer von Archie Comics. Die kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Die sind ganz toll. Was ich da in dieser halben Folge gesehen habe, hat mich auch stark daran erinnert, aber leider eben auch nicht mehr. Es war so, vieles war wie in den Comics, aber dann auch so auf diesem Riverdale-CW-Niveau und das war dann irgendwie nicht so meins tatsächlich. Ja. Also das war... Und Riverdale ist ja eine Serie, die in Amerika originär im Fernsehen läuft, hier nur bei Netflix ausgestrahlt wird. Und Sabrina ist halt von den gleichen Leuten, die auch Riverdale machen. Und da haben sie sich wohl gedacht, machen wir das mit Sabrina genauso und das liegt mir tatsächlich nicht und vielleicht holen wir es nach, vielleicht auch nicht, vielleicht stellen wir irgendwann fest, hey, das ist die beste Serie aller Zeiten, aber das werden wir erst rausfinden, wenn wir es gesehen haben. Ja. Genau. Bis dahin haben wir andere beste Serien aller Zeiten gesehen. Ja, so weit würde ich gar nicht gehen. Naja, gute Serien. Aber sehr gute Serien auf jeden Fall. Weil zum Thema Hilda, ob Hilda eine beste Serie ist, habe ich mich ja schon im Selbstgespräch, im Zwiegespräch-Podcast beim Volker drüber ausgelassen. Um das vorwegzunehmen, Hilda ist eine ausgezeichnete Serie, aber sie ist eben doch keine Lieblingsserie von mir, weil es auch gerade erst neu ist. Volker hat das geknallt mit der Top 10 drin, weil ich kann das komplett nachvollziehen. Mhm. Du hast ja auch über Hilda jetzt quasi schon zweimal fremd gepodcastet. Du warst ja auch bei den KulturpessimistInnen mit einem kleinen Gastbeitrag dabei. Ich hab mich in Volkers Podcast höflich zurückgehalten mit dem Hinweis auf diese Sendung, die wir jetzt aufnehmen. Also ich bin mit dieser Sendung, die wir heute aufnehmen, schon ordentlich aus Seelen gegangen, Wochen bevor wir uns heute hier hingesetzt haben. Mhm. Weil hätten wir jetzt heute keine Zeit gehabt, diese Sendung aufzunehmen, wären wir ganz schön gearscht gewesen, wenn ich zweimal eine Sendung angekündigt, die nicht gekommen wäre. Wer weiß das schon. Hilda ist eine Trickserie, die auf den Comics von Luke Pearson beruht. Über die Comics habe ich allerdings schon in aller Ausführlichkeit gesprochen. Die blenden wir heute so ein bisschen aus. Die habe ich noch nicht gelesen. Die hast du auch nicht gelesen, deswegen trifft sich das ganz gut. Da hört ihr bitte meinen Beitrag in der dazugehörigen Folge bei den KulturpessimistInnen. Die haben auch eine sehr, sehr schöne, ich glaube eine Dreiviertelstunde über Hilda alleine gesprochen und haben da auch schon einige von den Beats angesprochen, die mir so aufgefallen sind. Vor allem rede ich darüber, dass die Serie zu 2/3 bis 3/4 einen ganz anderen Ton hat als die Comics. Und das ist, glaube ich, so mein größtes Bedauern. Aber den Beitrag hört ihr bitte und immer wieder gerne bei den KulturpessimistInnen. Auch ein sehr, sehr wertvoller und schöner Podcast. Ja. Kannst du dich noch erinnern? Das ist eine ganze Zeit her. Wir haben die Folgen ja geguckt zum Start der Serie vor ein paar Monaten schon. Ich kann mich trotzdem noch erinnern. Ich bin noch nicht so alt. Du bist noch nicht so alt. So alt bin ich noch nicht. Ich bin älter als du, aber so alt. Erzähl mal. Ja, also grob zusammengefasst, aber eine Serie, die Handlungen über Folgen hinweg hat, also beziehungsweise immer pro Folge eine Handlung hat, schwierig mit der Inhaltsangabe, aber es geht letzten Endes um Hilda, die einen sehr intensiven Zugang zu einer mythischen Welt hat. Magisch will ich es gar nicht unbedingt nennen, aber mythisch. Sie lebt anfangs mit ihrer Mutter sehr abgeschieden auf dem Land, im Wald, in einer bergigen Umgebung, wo sie aber weg müssen. So, Hilda will das nicht so gerne einsehen. Ihre Mutter ist da schon offen dafür. Die kommt aber auch aus der Stadt, während Hilda ihr ganzes Leben im Prinzip in dieser Wildnis verbracht und tun und lassen konnte, was sie wollte. Und okay. Ich habe Batman gefunden. Sehr gut. Sie stößt immer wieder auf, also schon in dieser Wildnis, auf Kreaturen, die so im täglichen Leben bei uns nicht vorkommen. seien es Mini-Elfen, die sie erst nach Unterzeichnen eines Vertrages sehen kann, oder Riesen, die dann parallel ein Problem haben oder ein Problem darstellen. Und es läuft darauf hinaus, dass Hilda tatsächlich in die Stadt umzieht mit ihrer Mutter, da gucken muss, ob sie Anschluss findet, neue Freunde findet, wie sie weiterhin den Zugang zu dieser mystischen Welt bestreiten kann, damit umgehen kann. Es ist eine sehr abenteuerreiche Serie an vielen Stellen. Ich finde Hilda als Hauptfigur einfach sehr, sehr, sehr sympathisch. Ich mag auch ihre Mutter sehr gerne. Ich finde es sehr schön, dass das diese Zweierkonstellation aus Mutter und Tochter ist, die nicht erklärt werden muss in irgendeiner Form. Ja. Es kommen Freunde für Hilda dazu, Freundinnen und Freunde. Das finde ich ganz witzig. Und was ich sehr schön finde, ist, wie die Serie umgeht mit den vermeintlichen Antagonisten, die in der Regel keine echten Antagonisten sind, sondern einfach Gestalten, Figuren, Personen mit anderen Interessen, anderen Lebensweisen, anderen Sichtweisen als Hilda und die übrigen Menschen, die haben. Und dass die eben nicht als einfach die Bösen, die besiegt werden müssen, abgestempelt werden, sondern dass es da in der Regel darum geht, ein Zusammenleben zu finden. Ja, das wäre jetzt erstmal das, was ich dazu sagen wollen würde. Ach ja, und ich finde sie sehr skandinavisch. Das ist ein Streitpunkt für mich, yeah, weil ich habe die Comics nie in Skandinavien verortet und die Serie jetzt auch nicht. Bei vielen anderen ist diese Assoziation sofort und automatisch da. Das ist also, es wird nicht näher verortet. Ich habe es aber tatsächlich immer irgendwo in England angesiedelt. Vielleicht ist das so mein Headcanon. Vielleicht hat Luke Pearson, das ist mir auch schon mal gesagt worden, das mal in einem Interview auch gesagt, dass das irgendwo in Skandinavien angesiedelt sein soll. Sei es drum. Der Handlungsort dieser Serie spielt doch überhaupt keine Rolle, deswegen ist es egal. Ja. So braucht man sich nicht drüber aufregen, nicht diskutieren. Aber es ist schon so, also das war für mich immer irgendwie England und irgendwo, wenn überhaupt Schottland oder irgendwas in der Richtung. Also es gibt viele Gegenden in England, die exakt so aussehen, so ganz karg und wenig bewachsen. Aber wie es halt auch so ist, es gibt Ecken, die in Island genauso aussehen oder in Norwegen oder in Schweden. So, das ist, glaube ich, eher so dem Breitengrad geschuldet als dem Land tatsächlich. Ich glaube, das war so meine Erklärung am Ende des Tages. Also wenn ihr das in England oder in Skandinavien spielen lassen wollt, dann Happy Birthday, eure Entscheidung. Ja. Für mich war das immer irgendwie anders, keine Ahnung. Ich fand's schade, dass die Serie vom Zeichenstil so stark abweicht von den Comics. Mhm. Die hatte ich dann ja in Vorbereitung auch für die Kulturpessimistin schon mal wieder in der Hand und hab reingeguckt. Und die Comics sind schon stark an die Mumins angelehnt. Das ist schon Absicht. Mhm. Und da haben sie das Charakterdesign gerade von Hilda eben auch nochmal so ein bisschen hübscher gemacht auf niedlich und knuffig. Witzig, dass du sagst, es ist an die Mumins angelehnt und trotzdem die Assoziation zu Skandinavien nicht bei dir da ist, weil die Mumins sind ja so skandinavisch wie nur was. Ich finde, weiß ich nicht, nur weil irgendetwas aussieht wie Calvin und Hobbes, muss es auch nicht in den 80ern spielen. Weißt du, das ist so, das nicht? Nee. Es gibt einen schönen Webtoon, also klickt euch mal bei Webtoon, Stuffed heißt der, also wie ausgestopft. Erinnert vom Zeichenstil und vom ganzen Konzept mega an Calvin und Hobbes, aber ist halt auch anders. Und das sind halt Dinge, ich denke so, die Inspirationsquelle, die man sich für seine Geschichten holt, hat auch nicht unbedingt was damit zu tun, wo oder wie man diese Geschichten ausspielen lässt. Weil die Art, wie jetzt reden wir doch wieder ein bisschen über die Comics. Mhm. Die Art, wie die Mumins und die Mumins-Comics auch sind, ist auch komplett anders als Hilda. Also, wenn man mit dieser Anime-Serie, mit der zweiten Anime-Serie aufgewachsen ist, die es Ende der 80er, Anfang der 90er gab, parallel zu Alfred Jodocus Quack, das ist tatsächlich eher so wie Hilda, also die Trickserie, die Anime-Serie. Die Mumins-Comics sind aber eher so Gesellschaftskritik und so. Da werden halt, also gerade die Mumins à la Riviera, was mein absoluter fucking Lieblings-Mumins-Comics ist, das ist eine knallharte Gesellschaftskritik an dieser Schickeria und das ist mega witzig. Also da war Tove Jansson, ich glaube so hieß sie, definitiv auch ganz anders aufgesetzt, als es die Anime-Serie hinterher gemacht hat. Also Tove Jansson als Hintergrund von meiner Seite, weil die ja einfach auch als Buchautorin bekannt ist und in meinem Buch Kosmos sehr wichtig ist, war eigentlich eine sehr systemkritische Autorin, Zeichnerin, die zur Nazizeit unterwegs war und verboten wurde. Also das Arbeiten wurde ihr quasi verboten. Die wenn war, glaube ich, auch lesbisch. Ne? Also, genau. Und sie durfte keine politischen Sachen mehr machen eigentlich und hat dann halt das in diesen Kindercomics in Gänsefüßchen der Mumins verstärkt. Ja. Und die sind saukritisch und saupolitisch tatsächlich. Das ist keine Verfilmung. Es gibt ja etliche also Serien, zwei Anime-Serien. Dann gibt's, ich glaube, einen Trick-Langfilm. was glaube ich auch die Mumins an der Riviera ist. Ich glaube, das ist der. Und dann mehrere Stop-Motion-CGI-Filme. Ich weiß gar nicht, inwieweit die Stop-Motion sind, aber so, ich glaube, das sind Stop-Motion-Filme. Übrigens mit Intros gesungen von Björk. Also die nice. Mumins Stop-Motion-Filme sind der absolute fucking Hammer. Und also, haben wir gerade voll den Abriss Richtung Mumins. Aber wie gesagt, das ist halt eben also diese Richtung. Also keine der Verfilmungen geht richtig in diese Richtung der Comics. Und deswegen würde ich auch die Hilda Comics gar nicht so sehr mit den Mumins Comics vergleichen, weil die einfach doch zwei verschiedene Ausrichtungen haben. Mhm. Und das nochmal so als kleine mythenmetische Abschweifung. Ja. Zurück zu Hilda. Ja, was hat mir an Hilda gut gefallen? Es war zum Teil etwas gruselig, gerade wenn es so um Monster und Gespenster ging, aber nicht so gruselig, wie es Gravity Falls gelegentlich war. Mhm. Es war ein bisschen spooky, so wie auch Over the Garden Wall manchmal ein bisschen gewesen ist, aber auch nicht so ganz spooky. Mhm. Also man hatte nicht so diese ganze Zeit diese eerie, gruselige, niedergeschlagene, eigentlich geht alles gerade dem Ende entgegen, Stimmung wie bei Over the Garden Wall, was ganz fantastisch in dieser Serie ist, aber eben nur in dieser Serie. Ja. Hilda hat aus beiden was. Also Erik von den Kulturpessimisten hat das ganz toll gesagt, dass Hilda für ihn so den Sweet Spot aus beiden trifft. Mhm. Und das so etwas mehr Nachdenkzeit seitdem stimme ich dem definitiv zu. Und ja, es ist so, ich finde schön, dass man die Dynamik von Hilda ein bisschen geändert hat. Brauchst du was? Ja? Muss den Teig in den Kühlschrank legen. Dann rede ich in der Zeit weiter, du hörst das ja so halb. Ja. Man hat aber mit Frieda und David zwei Figuren in der Serie, die man neu in diese Serie hineingeführt hat, um eben auch sowas wie einen Supporting Cast zu haben. Man steckt Hilda in einen Pfadfinder-Innenclub. Ich weiß gerade nicht mehr, die Sparrows heißen die, glaube ich, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und lässt sie da, also diese ganzen mythischen und mystischen Abenteuer, die sie so erlebt, dann eben auch innerhalb dieser PfadfinderInnen-Vereinigung dann erleben und hat da noch so ein bisschen Background, weil man streckt diese Comic-Handlung dann doch auf 13 Folgen, glaube ich, von denen eben auch nur ein Drittel oder sowas, hätte ich jetzt gesagt, auf den Comics basieren. Und das macht die ganze Sache schon auch interessant. Und das hatte ich ja bei den KulturpessimistInnen auch schon so angedeutet, dass eben so diese zwei Tonarten dieser Folgen, also A, der Comics, die wirklich eins zu eins auf den der Folgen, die auf den Comics basieren, im Vergleich zu den Folgen, die sie neu dazu erfunden und neu dazu geschrieben haben. Langsam, Steffen, erst denken, dann reden. Dass das eben doch zwei verschiedene Arten sind. Und viele Leute vergleichen diese Serie eben vorrangig mit Gravity Falls. Und das liegt eben daran, dass 8 von 13 Folgen exakt sind wie Gravity Falls von der Dynamik. Ich hatte gerade schon über Frieda und David geredet. Ja. Wollen wir so ein bisschen über die Dynamik reden, der drei? Ja, finde ich gut. Die lernen sich über so ein Pfadfinder-Ding ins kennen, weil du das schon erzählt hattest. Ja. Und David ist so ein bisschen schüchtern, ängstlich, ständig verbuggt. Also mit Käfern versehen, was irgendwie komisch ist, auch nicht näher erklärt wird, aber es ist halt so. Das ist irgendwie sein Gimmick irgendwie, keine Ahnung, was er soll. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Ich hatte im Laufe der Serie, gerade zum Ende, immer mehr den Eindruck, das war so neben dem ich bin ängstlich und trau mich nie was, so sein unique selling point. Ja. Was ein bisschen schade ist, so, ja. weil ihm da so ein bisschen die Tiefe fehlt. Frieda ist so ein bisschen die, ich bin die Beste in allem, ohne dabei irgendwie groß zickig zu sein. Sie neigt schon dazu, nervös zu werden, wenn irgendwas nicht so läuft, wie sie das gerne hätte. Sie ist so eine Pläne-Schmiedin. Und wenn man die Pläne aufbricht, damit kommt sie nicht klar. Also Spontanität ist so ein bisschen ihr Feind. Mhm. Und meine Lieblingsfolge mit Frieda ist tatsächlich die mit diesem Hausgeist, den sie hat. Die ist super, ja. Die Auflösung ist auch großartig. Die Auflösung ist fantastisch. Und vor allem diese Mittelsequenz, wo sie irgendwie, also da geht's kurz drum, dass Frieda das Gefühl hat, dass irgendwas komisch ist in ihrem Zimmer. So, und dass sie Angst hat und das nicht so richtig erklären kann und so, weil ihr Zimmer morgens total chaotisch aussieht. Genau, die anderen kommen da irgendwie rein und sie sagt, irgendwas ist anders als sonst und man geht sofort davon aus, dass nachts ein Gespenst da gewesen ist, was das Zimmer verwüstet hat. Genau, weil sonst ist dieses Zimmer immer picobello ordentlich bei Frieda, ne? So, und dann installieren sie eine Überwachungskamera und filmen das, was da nachts passiert und dann sieht man da, wie Frieda noch abends sitzt, ihre Hausaufgaben macht, Entwürfe zusammenkommt und einfach hinter sich schmeißt und das Zimmer selber so verwüstet und dann schlafen geht und dann bleibt das Zimmer so und dann steht sie morgens wieder auf und das Zimmer ist so. Und David und Hilda sind so, das warst du selber. Ja, ich weiß. Aber wieso ist es nicht ordentlich? Genau. So. Also das ist so dieser unfassbar witzige, ja, um die Ecke gedachte Ton. Ja. Weil, da kommst du erstmal so nicht drauf, nee, dass eine Serie das so macht. Und also es gibt mehrere solche Szenen, also wo man wirklich eine Erwartung hat, die halt über so Gewohnheiten im Fernsehen, in den Fernsehgewohnheiten eben entstanden ist. Und also man lernt ja mit der Zeit auch Plots und Filmtechniken und all das zu lesen und zu interpretieren. Und FilmemacherInnen arbeiten damit ja auch ganz stark. Also ein Schnitt, der langsam ausgeblendet wird und wieder eingeblendet wird, ist ja ein Zeitsprung und so weiter und so fort. Und genau mit solchen Sachen arbeitet Frieda. Hilda. Zwischenzeitlich hätte ich auch fast gesagt, Frieda ist die Hauptfigur, aber da reden wir dann nachher nochmal drüber. Der Fokus ändert sich dann irgendwann. Es ist schon witzig und der Umgang mit diesem mythischen Wesen, dass die also eine viel stärkere Person bekommen als in vielen anderen Kinderserien, eine Persönlichkeit bekommen, eine Identität bekommen und nicht so, wie es in Over the Garden Wall beispielsweise oft gewesen ist, dass die eben ins Bild gehüpft kamen für eine Folge und die gingen aber nur 10 Minuten, die Folge bei Over the Garden Wall. Das waren 8 oder 10 Folgen. Wir haben das quasi an einem Abend durchgeguckt. Ja, wir haben es an 2 Abenden, glaube ich, geguckt, aber man kann das auch an einem Abend, das ist Spielfilmlänge, hätte ich was gesagt, gucken. Und da sind Figuren oft nur eine Folge oder zwei im Bild und haben dann irgendein Problem und werden dann auch wieder fallen gelassen und sind dann wieder weg, weil sich eben weil die beiden Jungs dann eben diese Station abgearbeitet haben und zur nächsten Episode gehen und da das nächste Abenteuer erleben. Und hier wird mit vielen Figuren lange gearbeitet, die tauchen immer mal wieder auf, also gerade Alpha, dieser Elf, der zum Supporting Cast gemacht wird, aus den Comics heraus, der schwarze Vogel, wo ich den Namen immer vergesse, der hat, glaube ich, einen, oder? Das ist ein Donnervogel. Ich weiß nicht, ob er tatsächlich einen Namen hat, glaube ich nicht. Nee, der eben auch aus dem dazugehörigen Comic kommt und dann aber auch ganz normal Teil des Supporting Casts wird und auch ein sehr, sehr, also fast schon mit einer meiner Lieblingsfiguren neben Alpha geworden ist. Mhm. Und das eben auch so vielen auf dem Holzmännchen und ganz, ganz vielen von diesen Figuren eben so geht, dass die dann ein bisschen weiter ausgebaut werden. Das hat die Serie, glaube ich, den Comics voraus, weil es sind jetzt, glaube ich, 5 Bände erschienen, der 6. ist in Vorbereitung. Es ist noch nicht so viel Comic von Hilda da und so viel Substanz, aus der man jetzt schöpfen könnte für eine Serie. Ne? Ja, es ist aber tatsächlich, also du hast es selber mal gesagt, es ist irgendwie Jammern auf hohem Niveau. Ja, mega. Weil für dich eben die Diskrepanz nicht zwischen andere Serien und Hilda ist, sondern Hilda Comics und Hilda Serie. Also Ursprungsmaterial. Ja. Die haben einfach. Und ich kenne halt das Ursprungsmaterial nicht, deswegen fand ich die Serie besser, also als aber du in der Wahrnehmung. Ist dir dann diese Inkonsistenz aufgefallen? Nicht so stark wie dir. Mhm. Also es gab Folgen, die mochte ich mehr. Da fand ich den Reveal am Ende einfach schöner. Ja, das waren dann die auf den Comic-Vorlagen basierten. Ich hätte aber den Finger nicht drauflegen können. Das hätte auch einfach mit einem anderen Kreativteam im Hintergrund sein können. Also Serien haben ja oft pro Folge unterschiedliche Writer. Und, ja, das ist ja tatsächlich immer noch so, ja. Da hätte ich gesagt, das liegt eher am Writer, der da jeweils dran ist, oder an der Schreiberin. Das wäre so mein Verdacht gewesen, bis du halt gesagt hast, so, naja, das passiert auf dem Comic und das passiert nicht auf dem Comic. Und das ist halt wirklich, also die verfilmen halt, und mehr Substanz geben die Comics zum Teil halt auch nicht. Also ein Comicband oft in einer Folge. Ich glaube, sämtliche Bände, die vorgekommen sind, einer ist nicht drin vorgekommen. Mhm. Dann haben sie sich für die 2. Staffel wohl aufgehoben, die auch angekündigt worden ist. Ansonsten sind 4 dieser 5 Bände verfilmt worden. Und bis auf den schwarzen Hund, die sind 2 Teile am Ende, den sie noch ein bisschen aufbauschen, der den Platz aber auch braucht, um sinnvoll erzählt zu werden, werden die ganzen Comicbände in den ersten 3 Folgen erzählt. Und das ist ein bisschen, also man verfeuert da auch so ein bisschen schon so seine besten Geschichten, habe ich denn. Und auch die besten Figuren. Ja, ich hatte so ein bisschen Eindruck, gerade die mit dem Vogel, die Folge, hätte man gut auch als 2 Teile anlegen können, oder mehr. So. Ja. Das hätte gut funktioniert, weil da eben auch parallel zu dieser Vogelgeschichte auch nochmal dieses Ankommen von Hilda in der Stadt erzählt wird. Und es hätte beides ein bisschen mehr Raum verdient. Und das ist also Hilda ist halt auch nur in diesem einen Band, in dem ersten, oder in den ersten 2, muss man sagen, in dieser, auf diesem, ja, in dieser Landschaft, hätte ich fast gesagt, Skandinavien oder England, meine Fresse. Whatever, Wildnis. Da irgendwo in Wildnis, heißt es, glaube ich, sogar tatsächlich, Wilderness, ist sie da eben unterwegs. Und den Rest der Handlung und ein Großteil, also das sind eben von 5 Bänden 3, ist sie eben schon in dieser Stadt. Und also von der Gewichtung her wäre das schon okay gewesen, sie ein bisschen länger in dieser Wildnis zu lassen, das ein bisschen auszubauen. Sie ist einfach auch ultra plötzlich, zieht sie dann eben um. Ja. Das wird in den Comics nochmal stärker deutlich, weil die auch in einer anderen Reihenfolge hier in Deutschland erschienen sind. Da ist der erste Band Hilda und der Troll, der auch die erste Folge ausmacht hier, später erschienen als Hilda und der Mitternachtsriese, so rum. Das ist war eigentlich der zweite Band und Hilda und der Troll der erste. Und die, also das ist halt witzig, weil Hilda im ersten Band schon nach Trollberg zieht und im zweiten Band dann in dieser Wildernis noch, noch ist. Deswegen ist das da ein bisschen verwirrend. Und ja, ich hätte mir einfach gewünscht, dass man, wenn man schon noch eine Folge hinzufügt, die Zeit in dieser Landschaft noch ein bisschen ausbaut und nicht sofort in diese Stadt geht. Da hat man sich, glaube ich, ein paar Chancen vertan, weil man kann da jetzt auch nicht mehr hin zurück. Ja, aber das Ding ist halt auch so ein bisschen, da macht die Serie das, was ich eigentlich nicht gut leiden kann bei Serien. Sie erzählt, aber sie zeigt es nicht. Mhm. So, ich bin ja eher so ein Fan von Show, Don't Tell, gerade in einem optischen Medium. Und Hilda kommt ja nun mal von einer optischen Vorlage mit Comic. Und ich finde optisch die Serie wunderschön tatsächlich an vielen Stellen. Also gerade wenn dann so in den Nachtaufnahmen alles nur verschiedene Blautöne sind, um Gesichter und Ähnliches darzustellen. Aber da macht sie tatsächlich sehr wenig. Also dieses wilde Leben von Hilda in der Wilderness kommt ein bisschen zu kurz. Also ich hätte am Anfang auch glauben können, dass das einfach, weiß ich nicht, das Ferienhaus der Familie ist oder sowas. Also nicht, dass das ihr fester Wohnort ist, wo sie tief verwurzelt ist und wo sie bis dahin gelebt hat, 10 Jahre oder wie alt sie ist. Das kam am Anfang wirklich nicht rüber. Und dass sie nicht in die Stadt wollte, das kam schon rüber, aber das war so schnell erledigt. Ja. Auch weil das Haus dann kaputt war. Aber es ist einfach so ein... Da fehlte mir tatsächlich ein Stück weit noch das Sehen für mich als Zuschauerin, wie verwachsen Hilda mit dieser Wilderness ist. Ja. Ja. Ja, das ist wohl so. Wie gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau, weil die Serie auch in den schlechtesten erfundenen Folgen immer noch besser ist als das allermeiste, was sonst so läuft. Ja. Und ich finde einfach, also gerade jetzt dieser Herbst war, was so Frauenfiguren in Popkultur angeht, gerade bei Netflix unfassbar stark. Und wenn man sich jetzt einen Promo-Mod klicken möchte, dann sollte man das wirklich tun. Mhm. Weil wenn euch Sabrina interessiert und ihr sagt, ey, ihr habt echt Bock auf was Düsteres, was Ernstes, dann guckt da auch gerne rein. Ich habe die Serie ja nicht gesehen. Ich kann nicht sagen, ob es am Ende schlecht oder gut ist. Nur für mich war es jetzt in dem Moment nicht so der Hook. Aber dann ist eben auch Hilda erschienen als ein sehr universell funktionierendes Comic. Das ist kein Comic für Mädchen, das ist kein Comic für Jungs, das ist ein Comic für Kinder. Ja. Und ich habe die Comics, als sie damals erschienen sind bei Reprodukt, da auf jeden Fall nochmal auch ein Hinweis, holt euch diese Comics. Fun Fact, wo du gerade Reprodukt sagst, wollte ich dir längst erzählt haben, die haben als einer von 3 Verlagen einen neu gegründeten Verlagspreis erhalten vor einem Monat oder so. Ach so? Also es gibt einen neuen Preis für unabhängige Verlage. Mhm. Also es gibt ja jetzt Bücherpreise ohne Ende, es gibt den Buchhandlungspreis, den meine alte Buchhandlung auch mal bekommen hat. Und es gibt nicht mehr den E-Com. Und es gibt jetzt neu eben auch einen Preis, der die Arbeit von unabhängigen Verlagen würdigt. Den Hauptpreis hat der Wagenbach Verlag bekommen und es gab noch 2 zweite Preise quasi und einer davon war Reprodukt. Ja, vollkommen verdient. Ich habe mich mega gefreut, als ich das gehört habe. Es lief im Radio, ich wollte es dir noch erzählen, dann war so viel anderes. Ja, total mega verdient. Also einige meiner Lieblingscomics dieses Jahr sind bei Reprodukt erschienen und absolut. Auch grundsätzlich bei Reprodukt erschienen insgesamt. Genau. Gut, hast du noch was zu Hilda zu sagen? Weil ich wäre fast durch, weil wir haben, ist doch schon ein bisschen her, die Serie ist schon so überall ein bisschen durchgekaut. Absolute Guckempfehlung, oder? Absolut. Absolut. Ansonsten habe ich nur zu sagen, ich muss noch ein paar Sachen für den nächsten Teig holen. Genau. Dann moderiere ich nämlich den nächsten Beitrag an. Wir haben nämlich den ersten Geschenketipp für euch. Ja, aber hol doch schon mal die Waage raus, weil die brauche ich nämlich auch gleich. Ich hole mal gleich schon mal die Waage raus. Hier ist die Waage. Bitte schön. Das ist auch ein Geschenktipp. Küchenwagen. Genau, Küchenwagen. Haben wir gekauft beim Edeka unten bei uns in Stuttgart, ne? Ja, in der alten Wohnung. Genau. Ich moderiere nämlich jetzt mal eben den ersten Geschenktipp an und das schließt dann auch gleich an unser nächstes Thema an. Mein nächster Geschenktipp. Heute reden ist auch wieder schwerer, wenn man Sparkles im Mund hat. Die haben nämlich auch so Sparkles liegen. Schneezauber, Glanzstreusel, Streudekor. Streudekor. Wir haben mal Streuzel gesagt, wenn das klar wird. Hier so ein, für die Kekse. Ein Buch aus dem Dressler Verlag, nämlich von der Augsburger Puppenkiste, Cornelia Funke, Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel. Die Augsburger Puppenkiste gibt es zwar nicht mehr so in dem Maße im Fernsehen, von so ein paar Werbespots für die Minijobzentrale mal abgesehen, die auch ganz fantastisch sind. Die mag ich sehr. Yeah. Die machen aber immer noch einmal im Jahr ein großes Stück, was zum Teil dann auch im Kino ausgestrahlt wird. Dieses Jahr kommt, glaube ich, auch wieder eins. Welches war das denn? Die Weihnachtsgeschichte? Nee. Machen Sie die Weihnachtsgeschichte? Ich habe irgendwas auf Instagram an Werbung gesehen, aber ich habe es nicht einordnen können. Und das kommt aber jetzt demnächst auch ins Kino. Und genau wie das im Kino gewesen ist und jetzt auf DVD erschienen ist, gab es im letzten Jahr schon das Buch dazu, nämlich Cornelias Funke Als der Weihnachtsmann von Himmel fiel, illustriert mit Szenen aus dem Film. Ja. Oder aus dem Stück, aus dem abgefilmten Stück. Und das möchte ich empfehlen. Es ist im Grunde genommen die Geschichte eben von Cornelia Funke 1:1 übernommen. Mhm. Die ist auch relativ kurz. Was kostet das? 13 Euro hat das gekostet. Das wird heute auch genauso kosten, weil wir haben ja die Buchpreisbindung. Richtig. Es sei denn, es gibt schon eine Taschenbuchausgabe. Das weiß ich aber tatsächlich nicht genau. Das wäre aber sehr schade, weil das ist doch ein bisschen wertiger als Hardcover. Ja. Schön groß geschrieben, wahrscheinlich auch fantastisch als Vorlesebuch in der Adventszeit. Ist auch als solches gedacht. Also ja. Ich habe es ja, das Buch ist ja schon wesentlich älter als jetzt die Puppenkistenverfilmung. Ist schon fast ein moderner Weihnachtsklassiker, kann man sagen. Ist auch schon mal real verfilmt worden, ne? Genau, ist auch schon mal real verfilmt worden. Ich habe mal kurz reingeschaut und das wieder ausgeschaltet. Gibt's auf Netflix, können wir gucken. Können wir auch mal vergleichsweise reingucken, ja. Und es ist einfach ein Vorlesebuch. Also ich weiß, eine meiner liebsten Adventstraditionen, als ich klein war, dass wir alle im Wohnzimmer saßen am Adventssonntag, so Kerzchen angezündet, so viele auf dem Kranz, wie man durfte. Kakao für uns Kinder, Kaffee für die Eltern, Plätzchen, Stolle. Und mein Papa hat die Schneekönigin vorgelesen. Also verteilt auf die Adventssonntage jeweils immer so ein Stück weit, eine Stunde vielleicht ungefähr. Lange Geschichte, ne? Die Schneekönigin ist fast schon ein Roman, ist eine relativ lange Geschichte. Wir haben wieder Eier getötet. Ja. Und das war total schön, weil es unfassbar kuschelig war. Es lief im Hintergrund so ganz leise, ein bisschen Weihnachtsmusik auf Schallplatte. War das so, wie dein Vater Musik gemacht hat auf dem Geburtstag unseres Neffen? Nee, da hat Schallplatte aufgelegt, dann so mit diesem Bürstchen drüber gewischt. Das ist was Rituelles, ne? Das ist was Rituelles. So, das Schallplatte auflegen ist was Rituelles. Das ist einfach wunderschön. Also da geht nichts drüber irgendwie. Schallplatte auflegen ist fantastisch. Und am Geburtstag unseres Neffen hat er einen Bluetooth Lautsprecher aufgestellt, hat an seinem Handy eine Playlist angemacht und dieses Geburtstagslied ist, glaube ich, 10-mal von vorne angefangen, weil er es neu einstellen musste. Der Geburtstag unseres Neffens war wie Weihnachten bei den Hoppenstedts. Das war nur leider ohne das Atomkraftwerk. Oder vielleicht das auch glücklicherweise. Die Kuh umgefallen ist, aber der Vanillezucker ist aufgemacht. Genau. Und weil uns das schon nicht reicht an Puppenkiste und wir hier noch nicht genug über die Puppenkiste geredet haben bei Nerd Nerd Nerd, schalten wir jetzt rum in die Puppenkistenzentrale in den Podcast mit Podcast-Abschnitt mit Mika, wo wir die Puppenkiste besprechen. Die ist nämlich jetzt im November auf DVD erschienen. Ja, und wenn ihr noch mehr von Mika über die Puppenkiste hören wollt, dann schaltet ein bei holzkopf.pür. Genau, der hat jetzt auch tatsächlich nach 11 Monaten mal wieder eine neue Folge rausgehauen. Ja. Es gibt jetzt schon 4, beinahe bin ich zu Gast. Gut. Warte, haben wir ihm Puppenkistenfolgen voraus? Mehrere. Schönen Gruß, bis gleich. Hey, Mika. Der Mika von Holzkopf Pyro Podcast. Hallo! Hallo, ja. Schön, dass ich auch mal hier bei eurer Sendung zu Gast sein darf, bei der Weihnachtssendung. Ne? Bei der Weihnachtssendung. Genau. Im letzten Jahr hatten wir das ein bisschen ausladender, heute ein bisschen reduzierter. Da hatten wir, glaube ich, irgendwie 12 Leute in der Sendung oder sowas. Okay. Ja, Weihnachten muss nicht immer so groß sein. Nee, das ist schon okay. Und immer wenn Mika da ist, dann wisst ihr, dass es hier um die Puppenkiste geht und das ist heute nicht anders, ne? Ja, genau. Ich find's auch gut, dass sie mir so ein bisschen mein Thema wegnehmt. Also eigentlich, mein Podcast geht ja nur über die Puppenkiste, für alle, die es nicht wissen. Oder im groben Bereich davon. Also beim letzten Mal haben wir uns ja zu Jim Knopf getroffen. Genau. Und also dem Realfilm. Und aber eigentlich geht's um die Puppenkiste. Und das ist natürlich jetzt blöd, wenn ihr auch Puppenkistenfolgen macht. Aber kein Problem, irgendwie muss ich mich damit arrangieren. Ihr wart ja auch Erster. Zuerst. Ja, mehr oder weniger. Ich habe gehört, es gibt da so einen Puppenkisten-Podcast, aber da kommt ihm immer nichts. Also von daher. Wirklich? Oder, ach so. Ja, ja, deiner. Gut, ich komme nochmal rein. So gemein. Ja, aber ich habe dann eine letzte Sendung gehört, dieser Halbstündler, der war sehr schön und auch sehr interessant. Okay. Und wir hoffen ja immer, wenn wir Leute einladen, uns von denen auch die Expertise so ein bisschen mit ranzuholen. Und warum nicht Experten dann auch mit? Genau, weil wir sind selber keiner und also ich gucke viel Fernsehen, aber ich kenne mich immer nicht so gut aus. Genau. Wir haben heute die neue Weihnachts-DVD von der Augsburger Puppenkiste angeguckt. Also tatsächlich auch eben vor der Sendung erst gesehen, weil wir es vorher nicht geschafft haben. Nämlich die Aufführung aus dem letzten Jahr, die auch im Kino gelaufen ist. Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel. Genau. Von Cornelia Funke und dann aber nochmal aufgeführt von der Puppenkiste. Das genau, machen die, ja. Ja, das machen die das, jetzt jedes Jahr, oder? Das wollte ich gerade erzählen, genau. Das nämlich jetzt, das ist der zweite Film und gestern kam der dritte in die Kinos. Also die erste war 2016, die Weihnachtsgeschichte. Dann haben sie gesehen, dass es gut läuft. Dann haben sie 2017 als der Weihnachtsmann vom Himmel viel gemacht. Und jetzt 2018 in der Adventszeit kommt die Geister der Weihnacht, den ich heute auch schon gesehen habe. Also von daher, ich hoffe, dass ich es nicht vermische jetzt irgendwie, aber ich glaube, das kriege ich noch hin. Ich denke auch, das sind doch sehr zwei unterschiedliche Geschichten. Ja, wir haben überlegt, ob wir dafür ins Kino gehen, aber ich weiß nicht. Jetzt sind wir noch unentschlossen. Ja, vor allem jetzt auch, nachdem wir den Film heute gesehen haben. Okay. Ich fand ihn gut, das möchte ich vorwegnehmen. Aber ob das einen Kinogang rechtfertigt, das sehen wir dann. Mika, du bist Gast, möchtest du mal die Story zusammenfassen? Genau, ja, das habe ich schon mitbekommen, dass man das bei euch immer muss. Es geht so ein bisschen um dieses, vielleicht so ein klassisches Thema, wenn man auch so ein bisschen will, so der echte Weihnachtsmann im Gegensatz zu den Weihnachtsmännern, die ja die Eltern dann nur spielen oder so für die Kinder. Und zwar geht es um Niklas Julebuck. Das ist ein Weihnachtsmann, der mit seinem Engel Mathilda und mit seinen Kobolden und seinem Rentier auf dem Weg in die Menschenwelt ist. Ja, mehr oder weniger. Ja doch, kann man so sagen. Und dann eben aufgehalten wird, weil dann eben in einem Gewitter ihm sein Rentier abhanden kommt. Dann landen sie im Nebelweg und treffen dort auch dann relativ schnell auf zwei Kinder, erst eins, dann zwei, und zwar Ben und Charlotte, die dann sich eben mit ihm anfreunden und dann eben rausbekommen, dass Niklas Julebuck verfolgt wird, und zwar von Waldemar Wichteltod. Ich hau ganz viele Namen gerade raus, aber vielleicht, ich hoffe, man versteht es ungefähr, also Waldemar Wichteltod ist sozusagen so eine Art Herrscher über das Weihnachtsland, genau, aus dem auch Julebuck eigentlich stammt. Aber er hat das so ein bisschen unterworfen und ist so eine Art Diktator da geworden. Und allen Weihnachtsmänner, die eben gegen seine Prinzipien sind, die eben hauptsächlich irgendwie Kapitalismus, Geldproduktion und Konsum eben sind, die lässt er in Schokolade verwandeln, indem man Weihnachtsmänner nämlich die Stiefel abnimmt, werden sie zu Schokoladenweihnachtsmännern. Genau. Julebuck muss irgendwie entfliehen vor diesem Waldemar Wichteltod und die Kinder helfen dabei auf jeden Fall. Ja, ein Kritikpunkt, den ich hatte, war, dass man gemerkt hat, dass es eine Bühnenaufführung gewesen ist. Weil die Kameraperspektiven, also das gab so drei verschiedene Einstellungen und die waren immer so ein bisschen so von schräg und dann frontal und dann mal so ein bisschen von der Seite. Also man hat schon gemerkt, dass das nicht wirklich eine Fernsehinszenierung gewesen ist. Und Kathi war dann irgendwann während des Filmes so ein bisschen genervt, weil es dann immer so auf das Publikum schaltete und du sagtest, das zieht dich so raus, ne? Ja, also ich hatte Schwierigkeiten tatsächlich, mich in die Geschichte reinziehen zu lassen am Anfang schon, weil man so eine lange Einstellung sieht von dieser Straße, in der die Augsburger Puppenkiste ihren Sitz hat. Die Leute gehen da rein ins Theater, setzen sich hin und dann sieht man so, wie dieser Vorhang auf der Bühne aufgeht und sowas. Und ich habe 3-4 Minuten gebraucht, bis ich mich in die Geschichte reinziehen lassen konnte, weil ich die ganze Zeit irgendwie so dachte, also vom Gefühl her war es, ich gucke jetzt einen Film über Leute, die ein Theaterstück gucken. Mhm. Also so nochmal eine Ebene weg. So. Okay. Und das jedes Mal, wenn man wieder ins Publikum geschaltet hat, war ich wieder auf dieser Ebene, ich gucke einen Film über Leute, die ein Theaterstück gucken. Okay. Und nicht auf, ich gucke dieses Puppenkistenstück. Weil ich fand es ganz witzig, weil meine erste Reaktion auf deine Aussage war, mir ist es nicht genug Publikum, weil ich kann damit umgehen. Ich habe früher auch Ein Herz und eine Seele geguckt, wo dann auch regelmäßig ins Publikum geschaltet wird oder in anderen Situationen dann eben auch mal ein Publikum gezeigt wird. Ich kann damit schon leben. So diese Immersion, die dir gefehlt hat, die war mir nicht deutlich genug. Also ich hätte schon, also entweder hätte man sie ganz rauslassen sollen, die Kinder im Publikum, oder halt wirklich sehen, also die Reaktion auch während der Handlung sehen müssen. Also das war so mein einziger richtiger Kritikpunkt an dieser diesem Film. Also, da habe ich dann auch, habe ich auch gesagt, ich würde mitgehen, so dieses, wenn es noch mehr ist, würde es auch nochmal anders funktionieren einfach. Ja, die Idee dahinter ist ja so ein bisschen auch, dass man so das Gefühl auch tatsächlich forcieren will, dass es eben eine Theateraufführung ist oder war, ist dann ja ein bisschen abgeändert worden noch fürs Kino, auch wenn das jetzt nicht so stark rauskommt. Ja, und im Theater ist es halt so, dass dann auch mal Umbaupausen und so sind, die dann auch wesentlich länger sind. Und ich glaube, das wollte man so ein bisschen transportieren, dass es eben genau so eine echte Theateraufführung dann eben ist. Hast du schon mal eine Aufführung gesehen, Mika? Ja, ich habe schon mehrere gesehen. Also ich habe schon Kabarett ein paar Mal gesehen, ein, zwei Mal. Und auch sowas wie der Räuber Hotzenplotz oder so. Oder die kleine Hexe. Das sind so ein paar von den meistgespieltesten Stücken. Und die sind auch wirklich empfehlenswert. Also das kann man sich gerne mal angucken, wenn man da ist. Das steht ja noch auf meiner Bucketlist, mal einmal in die Puppenkiste. Aber die sind ja auch Jahre ausverkauft. Aber das ist ja... Ja, so ein halbes Jahr vorher oder so muss man sich da schon manchmal bemühen, um noch gute Plätze zu kriegen. Aber wenn man da ist, kann man vielleicht auch als Tipp mal geben, manchmal gibt's auch Restkarten oder so, wenn Leute nicht erschienen sind, die im Voraus eben auch dann reserviert haben, dann kann man sich da nochmal erkundigen, ob man da nicht vielleicht doch dann noch einen Eintritt kriegt. Guter Tipp. Ja, ansonsten, ich hab gar nicht so viel Kritik, also ich fand's echt herzlich gemacht. Es war schön, es war so entschleunigt, es war so langsam, es war so entspannt einfach und die Figuren hatten Zeit, so oft auf dem Bildschirm sich zu entfalten. Man hat wirklich viel Zeit mit den Charakteren verbracht und es hat also für mich unfassbar gut funktioniert. Also auch so dieses Langsame und gar nicht so dieses Anschreien, was man ja heutzutage im Kinderfernsehen ganz häufig hat, das fehlte mir da also gar nicht. Das passte alles sehr, sehr gut für mich. Ja, es hat halt auch so dieses Besinnliche von Weihnachten so ein bisschen auch mittransportiert dadurch eben. Und ich habe jetzt die Vorlage, die ist ja schon älter. Ich habe die mal quer gelesen vor Jahren. Ich kann mich im Detail nicht mehr daran erinnern. Ich würde aber sagen, den Kern haben sie getroffen. Das Buch haben wir ja zur Puppenkiste. Genau, das können wir ja dann nochmal nachlesen. Und ich fand die Figuren unfassbar schön geschnitzt wieder, schön gearbeitet. Ja. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das Einzige, was so ein bisschen schief aussah, war das Rentier, Sternschnuppe. Aber ansonsten fand ich es echt herzlich irgendwie so. Das war richtig schön und es war gemütlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ein paar Leuten zu langsam ist fast. Das kann gut sein, ja. Das ist ja dieses Puppenkisten-Erzähltempo ja eh immer, dass es eben ziemlich langsam ist. Gerade da kann man sich auch mal einen Spaß draus machen, wenn man die alten, also die wirklich ganz alten Jim-Knopf-Episoden und so hat, die ja wirklich auch schwer zu erhalten sind. Eine Szene ist, wie Emma, die Lokomotive, einfach quer durch so eine Wüste fährt, also dieses Modell. Und die Szene dauert irgendwie 30 Sekunden oder so. Und es passiert gar nichts, außer dass sie da einfach durchfährt. Und es ist so langsam erzählt. Aber es funktioniert trotzdem einfach ganz gut. Oder gerade dadurch vielleicht sogar. Genau. Du warst ja neulich in der Werkstatt, ne? Von der Puppenkiste. Genau, ja. Ich war hinter den Kulissen und im Fundus und so. Und das war schon beeindruckend. Cool. Cool. Hast du da ein bisschen gesehen, wie die Figuren gemacht werden, wer die macht? Das habe ich nicht gesehen. Das wäre, glaube ich, ja ein bisschen außerhalb, beziehungsweise dann ein paar Häuser weiter ist die Werkstatt. Aber da war dann leider keine Zeit mehr für. Aber ich war hinter der Bühne, ich war im Puppenfundus, also da, wo die ganzen alten Figuren hängen, die man auch noch kennt, wenn man mehr gesehen hat als nur Ummel und Jim Knopf, weil die sind ja im Museum. Aber also die habe ich schon öfter gesehen sozusagen, aber dann im Puppenfundus eben. Ich glaube, Schlupf vom grünen Stern habt ihr ja auch besprochen letztens. Genau. Da sind eben auch die ganzen grünen Herren vom Balder 7-3 und so. Also alle Figuren, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ja, das ist tatsächlich auch noch so ein Herzenstraum, das einmal zu sehen, weil das, ich kenne das halt aus meiner Kindheit, ich bin ja jetzt so Anfang, Mitte 30, und kenne also die ganzen Geschichten, nicht alle, also wir neulich festgestellt haben, als wir in Berlin auf einem Podcast-Event gewesen sind, hat uns eine bekannte Podcasterin angesprochen, besprecht doch mal diese Puppenkiste, das war das Burggespenst Lila Lou, wie ist es? Lülü. Lülü, genau. Aber Lila Lou gibt es auch eine Geschichte, und zwar Lila Lou im Schepperland. Genau. Und da habe ich mir das auf YouTube angeguckt und ich hatte das, glaube ich, noch nicht gesehen. Das ist aus den 90ern, glaube ich. 92, ja. 92, genau. Aber das weißt ja alles, das ist unfassbar. Das ist das, ja. Experten halt, da natürlich, da merkt man das. Und kannte ich tatsächlich nicht so. Und also ich habe da durchaus noch so ein paar Lücken, die ich auch füllen möchte, die wir nächstes Jahr definitiv füllen werden. Also sowohl Lülü als auch Lila Lou stehen bei uns schon auf der Liste. Das heißt, ihr werdet auch Mika nochmal wieder hören, hoffentlich. Ja. Oh, in weiteren Puppenkisten-Sendungen. Weil Mika, wenn du keine eigenen Sendungen machst, dann müssen wir das halt machen. Ne? Das ist schon klar. Dieses Jahr habe ich eine Folge bislang rausgehauen und ich weiß nicht, ob noch so viele kommen werden im letzten Monat. Ja. Und mit euch habe ich zwei Folgen gemacht. Ah, also ja. Ich mache schon mehr Folgen bei anderen Leuten als bei mir. Ja, das ist ja so mit den Experten, die werden ja auch immer durch die Sendungen durchgereicht. Richtig. Die treten ja überall auf. Ja. Wobei, so dieses, nur weil wir eine Sendung gemacht haben, kannst du ja trotzdem eine dazu machen, dass also mehr Meinung zum gleichen Thema ist. Klar, ja, ist ja nur schöner. Du hattest gerade dieses Rentier noch angesprochen. Mhm. Das Erste, was ich zu diesem Rentier gesagt hatte, war so von der Schnauze her, das sah so ein bisschen aus wie Alf. Keine Ahnung, so ein weißer Alf. Das war so, also das war das Einzige, was mir tatsächlich nicht gefallen hat, und auch so ein bisschen das Bühnenbild, also dass man hinten immer so die Vorhänge auch gesehen hat, das fand ich dann also gerade in den Wohnzimmerszenen nicht so ganz hübsch. Das hat das Ganze so ein bisschen steril gemacht und mir fehlte auch so ein bisschen so die Publikumsreaktion, das habe ich ja eben schon mal so angesprochen. Mhm. Also wenn mal ein Gag kam, ein, zwei waren ja da, ja, es ist yeah. Es ist relativ trocken und langsam erzählt, aber es gibt schon so zwei, drei witzige Szenen. Ja, ja. So, dass dann die Kinder auch mal lachen. Und das ist ja vorrangig an Kinder auch gerichtet. Und ich fände es dann auch schön, wenn diese Kinder, die im Publikum sitzen, dann einfach auch in der Sendung stattfinden. Und das fehlte mir tatsächlich ein Stück weit. Ja, also das hätte ich auch gesagt, dass das irgendwie entweder mehr oder ganz raus, weil so wie es war, hatte es so ein bisschen so dieses betuliche, wir zeigen mal, wie schön es ist, live hier zu sein, aber wir zeigen es nicht so richtig eigentlich. Ja, das war ein Problem. Musikalisch muss ich sagen, war es gemischt, aber es waren genug Musiknummern drin, also das auch so durch die Handlung so ein bisschen geführt hat. Diese beiden rappenden Zwerge hätte ich nicht gebraucht, ich weiß es nicht. Das waren Weihnachtswichtelschatz. Okay, Kobolde sogar. Weihnachtskobolde, ja. Warum müssen die immer rappen? Ich weiß es nicht. Das ist ja gar nicht auf deren Mist gewachsen, sondern auf den von dem Wichteltod, weil der das als neues Weihnachtsleitlied hat. Statt ja. Das hast du wieder nicht aufgepasst, Schatz. Genau. Ja, weil der Rap mich so abgelenkt hat. Ja, die haben das halt vorgeführt, wie die neue Hymne im Weihnachtsland sein soll. Und das fanden sie selber eigentlich auch. Ja, also MC Wichteltod, oder was? Ja, ja. Genau so. Ja, Rap ist böse in dieser Welt auf jeden Fall. In der Weihnachtswelt. Mhm. Ein bisschen komische Message irgendwie. Ja. Nee, aber ja. Was wollte ich jetzt noch sagen? Zu den Figuren vielleicht nochmal, bevor wir darüber ganz hinweggehen. Die fand ich tatsächlich nicht so ganz so gelungen, weil, also teilweise schon, die Wichtel zum Beispiel waren eigentlich ganz gut, meiner Meinung nach. Also die waren auch fein ausgeschnitzt und so. Ich weiß nicht, ob die vielleicht sogar neue Figuren waren, weil man muss ja sagen, das Stück ist ja schon ein bisschen älter, ich glaube von 2007. Und für die Kinofassung wurde es jetzt halt nochmal neu gedreht und ein bisschen überarbeitet. Aber zum Beispiel so Julebock oder auch Ben, die haben halt schon so ein, also das ist halt kein normal oder neutraler Gesichtsausdruck. Die haben halt so ein Lächeln die ganze Zeit. Mhm. Und es gibt so ein paar Szenen, die so ein bisschen komisch werden. Ich habe mir auch irgendwo Zitate aufgeschrieben, wenn ich die jetzt noch finden würde, wäre es sehr Mutter, gut. Die Mutter hat das am Anfang, als Ben das erste Mal zu Hause bei seinen Eltern ist, sagt sie irgendwann, jetzt steht er nicht so traurig in der Ecke rum. Und er hat halt genau, mach doch nicht so ein Gesicht, sagt sie. Genau. Und er lächelt einfach. Also es geht darum, dass er schlecht drauf ist, aber irgendwie funktioniert es nicht so ganz. Also es ist ein bisschen, ja, also das Problem bei Marionetten ist ja eh, dass sie keine Mimik haben. Hm. Von daher muss man versuchen, dass neutral wie möglich zu halten irgendwie. Und da ist es nicht so gut gelungen an der Stelle. Was ich toll fand, waren die Nussknacker. Die haben mir sehr gut gefallen. Die Schurken, die waren gruselig. Die waren schon gruselig, oder? Ja, ja. Aber das war gut. Also sehr überzeugend. Was mich noch irritiert hat, weil du vorhin auch kurz von Berlin erzählt hast, dass wir da waren und so. Ja. Der Berliner Dialekt von Charlotte. Der ist irgendwann weg. Und der ist auch am Anfang ist der sehr gekünstelt. Ja, ja. Ja. Also am Anfang ist er total überzeichnet und irgendwann, also sie sagt auch irgendwann nichts mehr. Das kommt noch dazu. Mhm. Also irgendwann hat sie keinen Text mehr. Aber das muss ich eh sagen, dass so ein paar Figuren, gerade auch Charlotte, nicht so eine richtig wichtige Rolle spielen. Also man hätte die Geschichte auch gut erzählen können, dass einfach Ben dann die Schneemaschine wieder in Gang bringt und den Schnee aus dem Weihnachtsland holt und eigentlich alles macht, weil im Finale kam sie auch nicht vor, im Wohnzimmer dann bei der Bescherung. Das ist halt, bisschen komisch. Das ist halt dem Buch geschuldet, weil da ist natürlich, man hat so diese Szene, wo Julebuck und Mathilda nach den Wünschen der Kinder lauschen und Charlotte wünscht sich halt Freunde, weil die halt neu hingezogen ist und erst ein Jahr da wohnt und irgendwie noch nicht so Anschluss gefunden hat. Und im Buch wird halt erzählt, dass die beiden, Charlotte und Ben, eben Freunde werden über die Suche nach dem Rentier und dem Helfen beim Schnee für die Schneemaschine besorgen und sowas. Dass sie sich da als Freunde etablieren sozusagen, weil am Anfang ist Ben ja auch irgendwie, als sie das erste Mal im Wagen vom Julebuck auftaucht, so, ach, die schon wieder. Und ist genervt von ihr so. Und das wird nicht ausgespielt. Auch der Kürze des Stücks in der Umsetzung geschuldet auf jeden Fall. Das kommt im Buch, glaube ich, noch ein bisschen besser zu tragen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ich finde das sehr schade, dass das hier so weggespielt wurde fast, weil das macht einen Teil des Zaubers der Originalgeschichte aus. Ja, kann sein. Ich kenne das Buch leider nicht. Ich habe wirklich mehrere Seiten hier vollgeschrieben. Oh je. Ich muss vielleicht zu meinem Urteil direkt mal sagen, ich bin nicht so 100% zufrieden. Okay. Also ich habe natürlich auch die Referenzen zu vielen anderen Stücken, aber teilweise, also zum Beispiel eine Sache, die gar nicht auch so rüberkommt, die man dem Stück nicht so 100%ig abnimmt, ist, Waldemar Wichteltod wird ja als der böseste Typ überhaupt etabliert, aber dem Zuschauer wird das nur gesagt. Also es wird immer gesagt, ja, er, keine Ahnung, er betrügt die Kinder und nimmt den Eltern Geld ab und so. Aber das alles sind Informationen, die von Julebuck und seinem Team kommen. Und Wichteltod, also der Waldemar Wichteltod alleine, ist zwar jetzt nicht so der netteste Mensch im Umgang, aber er allein, man sieht nie, dass er irgendwas Böses macht, eigentlich. Also okay, stimmt. Also er nimmt natürlich schon die Kinder dann gefangen irgendwie. Mhm. Aber ja, okay, das ist ein gutes Argument. Aber man sieht nicht, generell auch so ein Problem, was ich habe, ist, dass man nicht sieht, was im Weihnachtsland passiert und was da überhaupt abgeht. Also man hat nur diese Schneelandschaft und das ist alles, was man sieht. Und man interessiert sich ja auch dafür, wie sieht das Weihnachtsland aus, aber davon kriegt man einfach nicht viel mit. Es ist verschneit. Und selbst wenn Waldemar Wichteltod dann am Ende besiegt ist und zum Schokoladen-Weihnachtsmann wird, was ja auch ziemlich gnadenlos irgendwie ist, ihn da einfach zu verwandeln. Ist es ja trotzdem noch so, dass er viele Gefolgsleute hat, die auf seiner Seite stehen und eben keine, die irgendwie auf Julebucks Seite stehen. Also das wird nicht so ganz aufgelöst irgendwie und wird dann einfach so gesagt, ja, jetzt ist alles gut. Genau. Nee, das ist richtig. Es gibt ja auch einen Realfilm von dieser Geschichte. Kennst du den zufällig? Also, ich weiß, dass es den gibt, aber ich habe ihn nicht gesehen. Okay, den nehme ich auch noch nicht. Ja, wir haben den bei Netflix auf die Playliste gesetzt, da haben sie den. Ich hab halt so ein bisschen das Problem mit deutschen Kinderfilmen. Also, das ist so ein. Yeah. Also, das haben auch die, wie heißen sie noch, die wir geguckt haben? Rico Oscar? Rico und Oscar-Filme. Nur zum Teil so ein bisschen wieder wettgemacht, weil, also, deutschsprachige Kinderfilme sind immer so ein bisschen cringe-worthy. Ich habe da ein bisschen Angst davor. Das ist richtig. Vor allem Weihnachtsfilme kriegen sie meistens nicht gut hin in Deutschland. Ich habe auch ein bisschen Angst davor. Ich würde ihn mir trotzdem gerne mal angucken, einfach eben wegen genau dieser Dinge. Ich habe auch das Weihnachtsland vermisst. Ich hätte gerne gewusst, wie es da aussieht noch mehr. Ich glaube tatsächlich, dass das wird im Film ein bisschen besser funktionieren, dieser Wohnwagen, der innen größer ist als außen und so diese Türen zu verschiedenen Stellen hat und sowas. Das ist halt einfach, das kannst du bei der Puppenkiste, wenn es eine Theatervorführung ist, wirklich nur lösen über einen Bühnenumbau. Ja. Und dann fetzt es nicht mehr so ganz dolle. Es wird dir halt nur erzählt und nicht gezeigt. Es ist ein bisschen schade. Du hast gesagt, du hast die neue Dickensche Weihnachtsgeschichte, die Geister der Weihnacht, auch schon im Kino gesehen. Mhm. Nur so grobe Einschätzungen im Vergleich, die beiden? Also ich fand es ein bisschen besser jetzt auch. Also ich habe, muss ich vielleicht sagen, die erste Hälfte des Films, den wir heute besprechen, gestern gesehen und heute die zweite Hälfte und dazwischen sozusagen das andere. Das heißt, ich habe eigentlich den ganz guten Vergleich. Und da muss ich sagen, dass mir das schon ein bisschen besser gefallen hat. Gerade auch solche Sachen wie das Publikum eingeblendet wird, ist gar nicht dabei. Also da kann ich euch schon mal aufatmen lassen. Solche Sachen sind da nicht dabei. Aber es ist irgendwie, ja gut, das ist vielleicht jetzt auch sehr subjektiv und ich habe es jetzt ja auch nur einmal kurz gesehen, aber es ist irgendwie so ein bisschen glaubhafter, so auch von der Message her. Okay. Und ist es auch quasi von einer Bühneninszenierung her abgefilmt oder ist es wirklich eine Film-Fernsehproduktion nochmal? Also das ist, soweit ich weiß, tatsächlich eine komplett neue Inszenierung. Okay, also ist nicht während einer Vorführung quasi gefilmt worden, beziehungsweise so dieses... Doch, doch, das sind immer Bühnenstücke, die abgefilmt, oder? Also es geht in die Richtung Bühnenstück. Also wenn man es sieht, dann würde man sagen, okay, das hat schon was von einem Bühnenstück, würde ich sagen. Vielleicht, aber also es ist jetzt nicht irgendwie ein Jim Knopf oder so. Das geht auch einfach nicht mit der, ist zu aufwendig. Mhm. Irgendwie, der hatte 40 Szenen oder so. Das ist ein bisschen zu krass dann doch. Aber es ist schon, also ja. Es ist eigentlich keine Bühneninszenierung, muss man schon sagen. Also es ist schon was Eigenes. Okay, na, bin ich gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Vielleicht gucken wir den doch noch. Schauen wir mal. Keine Ahnung, sind wir schon bereit für ein Fazit? Ich weiß es gerade nicht. Also ich wäre jetzt bereit für ein Fazit, Mika? Können wir machen, ja. Kein Problem. Also ich verstehe deine Kritikpunkte, Mika, durchaus. Und die sehe ich zum Teil auch. Also dass es in der Präsentation doch ein bisschen steril ist manchmal, dass die Figuren nicht vernünftig ausgearbeitet sind. Das ist zum Teil ja auch der Laufzeit geschuldet, das haben wir ja eben auch gesagt. Als der Film zu Ende war, habe ich so das Gefühl gehabt, das könnte so mein kurz vor Weihnachten nochmal Guckfilm einmal im Jahr werden. Mhm. Weil es so ein bisschen dieses nostalgische Puppenkisten-Feeling hat. Die Figuren sehen einfach aus wie echte Puppenkisten-Figuren, weil es die auch sind, aber eben noch eine andere Generation an Puppen sind. Das ganze Design ist noch sehr klassisch, so. Da ist natürlich auch eine ganze Menge Nostalgie dabei, die damit schwingt. Aber der hat sowas, also der ist schön kurz, so im Stündchen, das ist schön angenehm. Und ich finde schon, dass man sowas, also so einen Film dann auch zu einer Tradition machen kann und neue Filme dann auch zu einer Tradition werden lassen kann. Und ich denke mal, dass der Film da durchaus Chancen hat für uns dann, also für mich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber... Ja, also ich habe Kritikpunkte an dem Film, so ist es nicht. Aber das ist ja das klassische Jammern auf hohem Niveau, sage ich mal. Es ist halt trotz allem wirklich eine schöne Puppenkisten-Inszenierung. Ja. Und es hat halt wirklich so dieses Entschleunigende, dieses Beruhigende auch so, was in der Weihnachtszeit, finde ich, immer ganz wichtig ist, weil es ja doch zunehmend hektischer wird immer mit dem ganzen Gedöns. Den kannst du halt an Heiligabend, während alle durch die Bude wuseln, Mutti kocht und Vati, weiß ich nicht, erlegt noch eben den Eber für den Braten und den Weihnachtsbaum. Gans. Den, ja, vielleicht auch den Gans oder den Karpfen im, in der Badewanne, keine Ahnung. Und dann setzt du die Kinder mal eine Stunde vor den Fernseher und zeigst ihnen diesen Film. Also das ist schon, das kann schon zu einer Tradition werden, solche Filme. Ja. Und das ist dann eine Stunde, die Mutti Zeit hat, die Geschenke noch einzupacken. Ja. Genau. Ja, ich habe ein bisschen Probleme mit so Traditionen, weil ich das auch lange Zeit gemacht habe mit anderen Filmen der Puppenkiste, die auch in diesem Weihnachtsthema spielen. Und irgendwann, so nach ein paar Jahren, kennt man es schon dann auswendig oder so. Von daher muss man dann auch wieder ein paar Jahre lang das abwarten, bis man das wieder schauen kann. Ich habe halt Filme, die ich beispielsweise immer zu Halloween gucke, ne? Also den großen Kürbis von den Peanuts oder auch das Garfield Halloween Special. Das sind für mich zwei Filmchen, so TV-Specials, die ich jedes Jahr gucke. Wirklich an Halloween, wenn auch am 1. November, aber spätestens dann gucke ich diese beiden Filme. Dann haben wir dieses Jahr gemacht, haben wir letztes Jahr auch gemacht. Die Jahre davor habe ich das immer eingelegt und geguckt. Und ich mag solche Traditionen, weil ich finde halt gerade so so feiertagsspezifische Filme sind halt auch schwierig unterm Jahr zu gucken. Nicht, dass man das nicht dürfte, richtig. Aber so, da kommt man auch nicht so richtig in die Stimmung rein, so, ne? Das stimmt, das ist so ähnlich wie mit Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Die gehen ab Anfang November geht der Film. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, finde ich. Aber sonst unterm Jahr kann ich die dann, ab Mitte Januar kann ich die nicht mehr sehen. Nee. So, das funktioniert nicht mehr so gut. Da kommt einfach nicht mehr so das gleiche Vibe so rüber, ne? Genau. Hätte ich jetzt fast gesagt, so. Ja, stimmt. Ich wäre auch dafür, dass man sowas dann vielleicht in so eine Tradition dann auch reinpackt, in so eine Weihnachtstradition. Bei mir wäre der Rahmen dann halt ein bisschen größer, dass ich den alle 2 Jahre oder so dann gucke. Ja, das ist ja auch. Das ist ja dann, genau. Im Wechsel mit stirb langsam. Genau. Yeah. Ja, dann sind wir durch, oder? Ja. Sieht so aus, ja. Dann danken wir dir, Mika, für deine Zeit. Ja, gerne. Ich komme auch wieder, wenn ihr mich wieder einladet. In jedem Fall. Das ist ja schön, dass die Leute so sich immer so freuen. Wir laden sie ein. Und ja, natürlich. Und dann machen wir ja auch was richtig. Das ist ja auch ganz schön. Ja. Ja. Genau. Dann wünschen wir auch dir eine schöne Adventszeit und ein schönes Weihnachten. Ja, gleichfalls. Vielen Dank. Vielen Dank und auf Wiedernerd. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Zucker rein. Mhm. Ah. Mach einmal. Ja, das riecht gut. Nimm den Vanillezucker, ich liebe. Ich liebe den Geruch von Vanillezucker. Ich habe damals bei meiner Oma immer zugeguckt, wie sie gebacken hat. Das waren 8 Gramm, ne? Das waren 8 Gramm. Ich bin nämlich eigentlich dabei, die Butter abzumessen. Jetzt ist das hier verfälscht. Durch 8 Gramm? Ja. 8 Gramm Butter, 8 Gramm weniger Butter könnte kritisch sein. Nee, ich sag hier 175 Gramm. Wenn die so auf 5 Gramm genau angeben schon, dann können 8 Gramm Unterschied machen. Dann laufen die nachher auf dem Blech auseinander. Wegen 3 Gramm Butter. 5. Es geht ja um 3. Nee, es geht um 5 Gramm Butter. Weil die Vanillezucker kommt ja zusätzlich dran und das sind nur mal 8 Gramm. Jetzt muss ich quasi 175 minus... Du kannst auch den Knopf drücken, dann ist wieder auf 0. Ja, aber es ist ja schon ein bisschen Butter drin. Ach so. Das ist jetzt... Nee, das wäre kein Thema gewesen. Es ist ja schon ein bisschen Butter drin. Ja. Und jetzt aber eben verfälscht um 8 Gramm. Also 175 plus 8, 183 Gramm. Backen ist Magie durch Wollen. Irgendwie sowas. Ja, so ein schöner Beitrag mit Mika. Ja, macht immer Spaß mit Mika. Der war ja schon mal hier bei uns zu Gast zum Jim Knopf-Film. Und den hätten wir auch zu Schlupp beinahe nochmal eingeladen. Da war er aber tatsächlich witzigerweise an dem Wochenende, wo wir über Schlupp gepodcastet haben, war er in der Augsburger Puppenkiste und hat eine Führung bekommen, die er bei einem Presseschreiben gewonnen hat. Sehr cool. Und darum ging es auch in seiner letzten Podcast-Folge aus dem November. Eine sehr interessante Folge tatsächlich. Da werden wir auch erwähnt. Außerdem hatte Michael sich schon so angeboten für den Schlupp. Auf der Buchmesse ja schon, als wir da unterwegs gewesen wären, dass er mit uns gerne das besprochen haben möchte. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen, die Puppenkiste ist hier heute auch nicht zum letzten Mal zu Wort gekommen. Irgendwie haben wir da ein Faible für gefunden. Ja, wir haben noch ein paar Sachen auf der Liste. Wir haben noch ein paar Sachen auf der Liste. Wir haben letztens eine Empfehlung bekommen, als wir beim Cine-Deathmatch waren. Genau, und da haben wir auch dann uns schon, also wenn die betreffende Person das jetzt hört, wird sie sich vielleicht freuen, dann auch schon die nächste Gästin für die Puppenkiste dann auserkoren. Genau. Du entkommst uns nicht. Und jetzt wissen 30 Leute nicht, ob sie gemein sind und haben Angst, verstecken sich. Ich habe doch gar nichts gemacht. Jetzt muss ich jetzt zum Nerd, ich will das nicht. Genau, wir kommen gerade aus einem, also vorher haben wir schon eine Buchempfehlung erhalten. Eine nächste Buchempfehlung, die hast du uns letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt, nachdem ich sie mir schon gewünscht habe. Von Daniel Kibblesmith heißt der Gute und er ist wirklich super. Ja. Und dem Illustrator Ab Quatsch, den Namen habe ich garantiert falsch ausgesprochen, Ab Quatsch. Quack. Sag mal, ich will ihn auch nochmal falsch bitte, aussprechen. Mach doch mal. Abquatsch. AP und dann. Abquatsch oder wie Quach. Genau. Wie Quatsch ohne TS. Quach. Quach. Vielleicht auch Quach, ja, kann ja auch sein. Das kleine Bilderbuch, und das ist ein sehr, sehr schönes Bilderbuch, Santa's Husband. Ist entstanden aufgrund eines Twitter-Jokes, den Kibblesmith, also dem lohnt sich es auch zu folgen, wenn man sich nicht für Comics und, ja, und Late-Night-Comedy interessiert, weil der auch Autor, glaube ich, für eine von diesen großen Late-Night-Comedies ist. Mhm. Ich weiß gerade aus dem Kopf nicht welche. Aber eben auch Comic-Autor. Hat so Sachen, für Marvel hat er, glaube ich, jetzt mehrere Sachen gemacht, hat jetzt aktuell, glaube ich, am Laufen Black Panther vs. Deadpool. Mhm. Und eine Lockjaw-Miniserie gemacht von diesem beamenden Hund. Mhm. Von den Inhumans, die du schon kennst. Und für Valiant, glaube ich, Quantum and Woody ein Volume gemacht. Und da war es dann witzig zu sehen, dass er jetzt eben auch dieses Kinderbuch im letzten Jahr schon gemacht hat, was irgendwie aus so einer Unterhaltung entstanden ist. Was wäre, wenn der Weihnachtsmann schwarz und schwul ist? Ja. Und das ist dieses Kinderbuch und es ist fucking fantastisch. Ich liebe es. Wunderschön. The True Story of Mr. and Mr. Klaus. Das ist so schön. Das ist unfassbar. Und das Witzige ist ja tatsächlich, ich hatte das das Vorgeplänkel dazu gar nicht mitbekommen. Ich weiß nur, du warst immer begeistert, hast es geteilt und ja, ja, dir gewünscht. Und ich teile das immer. Also, das muss der Steffen kriegen zu Weihnachten. Letztes Jahr zur Adventszeit geteilt, bis ich es dann selber bekommen habe. Und Daniel Kibblesmith geht da natürlich auch hausieren und sagt, kauf dieses Buch. Und ich retweete das jedes Mal. Also, ja, weil kauf dieses Buch. Weil kauf dieses Buch. Und das Witzige ist tatsächlich, dadurch, dass ich das nicht mitgekriegt hatte, was, wenn der Weihnachtsmann schwul und schwarz wäre. Ich bin tatsächlich drauf reingefallen. Ich habe, während ich das Buch gelesen habe, das erste Mal, weil ich die Vorgeschichte nicht kannte, immer gedacht, der White Dude ist der Mann. Ja, ist ja genau das Ding. So, es ist total süß. So, wenn du weißt, dass es darum geht, schwarz und schwul, dann gehst du davon aus. Und wenn du auf das Cover guckst vorne, es ist der schwarze Weihnachtsmann, der einen Sack über die Schulter liegen hat. Und es ist halt witzig, weil es haben sich natürlich alle drüber aufgeregt über dieses Buch. Es sind alle auf die Barrikaden gegangen. Ne? Das ist nicht der echte Weihnachtsmann. So ist der, so funktioniert der Weihnachtsmann nicht und so weiter und so fort. Und haben gar nicht gemerkt, was für ein Unsinn da eigentlich ist. Ja. Weil der Weihnachtsmann ist sowieso erfunden. Der Nikolaus, okay, der Nikolaus gebe ich euch. Das ist eine historische Figur, die kann man zumindest in Teilen. Aber der kommt zumindest auch aus dem Nahen Osten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er ganz weiß war, ist sehr gering. Sehr gering, das kommt auch dazu. Aber den gebe ich euch, den kann man historisch belegen. Mhm. Der Weihnachtsmann ist halt von hinten bis vorne erfunden. Ja. So, der basiert auf irgendwelchen Figuren, aber man hat ihm so einen Hotspot irgendwie gemacht. So diese Legende, dass der Weihnachtsmann von der Coca-Cola Company erfunden ist, ist ja nur auch weitestgehend widerlegt. Das ist, der ist schon ein bisschen länger da, der Weihnachtsmann. So, aber der ist sowieso erfunden. So, dann erfindet halt noch eine andere Ebene hinzu. Und Kindern ist das sowieso egal, was ihr vor 30 Jahren geglaubt habt. Ja. Gebt denn noch neue Werte mit. Das ist doch super. Ja. Ich mag also, das. Das ist einfach so dieses, ne, ich mag das, also ich liebe es sowieso, wenn mit solchen Ideen aufgebrochen wird. Es ist super schön, gerade bei erfundenen Figuren kann man halt auch einfach Sachen machen, die frei und kreativ sind und toll sind und einfach mal eine andere Diversity mit reinbringen in diese Mythen. Und eins meiner liebsten Bilderbücher, das ist vielleicht so eine kleine Nebenempfehlung dazu, ist 1000 Millionen Weihnachtsmänner. Mhm. Das ist, glaube ich, ein koreanischer Illustrator, wenn ich es richtig im Kopf habe, dessen Name mir nicht einfällt, leider. Und da ist die Frage so, gibt es denn den Weihnachtsmann wirklich oder nicht, was ja viele Kinder bezweifeln in einem bestimmten Alter? Und die Antwort darauf ist ganz einfach. Es gab früher mal einen Weihnachtsmann, dann gab es aber immer mehr Kinder und dann hat er sich zerteilt in zwei, war aber bloß noch halb so groß, weil klar, er hat sich nicht multipliziert, sondern er hat sich geteilt. So. Und dann gab es noch mehr Kinder und dann hat er sich wieder geteilt in vier und immer so und ist immer kleiner geworden. Und irgendwann war er so klein, dass er nicht mal mehr eine Haselnuss die Treppe hochgekriegt hätte. Und deshalb sitzt er jetzt bei den Eltern in den Ohren und flüstert ihnen die Wünsche der Kinder zu. Oh, das ist aber auch schön. Und ich finde das so rührend, weil das ist so dieser Übergang von, ich glaube an den Weihnachtsmann. Ich weiß aber, dass meine Eltern die Geschenke gekauft haben. So. Das bietet so einen ganz schön fließenden Übergang. Und ich mag solche Ideen und solche Geschichten und dieses Aufgreifen eines schönen, liebevollen Mythos. Und nichts anderes ist der Weihnachtsmann. Nein. Beim Weihnachtsmann geht es um Liebe. Fertig. Und Liebe hat halt einfach viele Gesichter und viele Formen. Und dann kann der auch schwarz und schwul sein. Whatever, wenn ich an Weihnachten meine Geschenke kriege, bin ich glücklich. Das sollte doch hauptsächlich sein. Wir leben im Kapitalismus. Jawohl. Kann doch egal, wie der Weihnachtsmann ist. Genau, mir doch egal, wie der aussieht. Hauptsache, er hat Geschenke für mich. Irgendwie sowas. Ich habe mal gerade auf den Preis geguckt. Das ist dafür, dass das so ein kleines Bilderbuch ist, einen Tacken teuer. Hm? Hat, glaube ich, du hast es ausgestrichen, weil es ein Weihnachtsgeschenk ist, aber nicht besonders gut ausgestrichen. Das verblasste mit der Zeit. Ich hätte ja auch nachgucken können. Also dieses Preisausstreichen auf Büchern ist ja ohnehin Quatsch. Ja. Kannst ja nachgucken, was es gekostet hat. Es heißt, als Geschenkartikel hat es ja nochmal einen anderen Preis. Das weißt du ja auch relativ gut. Du hast ja mal im Buchhandel gearbeitet. Mhm. Ist also dafür doch ein bisschen teuer. Und das gibt's, glaube ich, noch nicht auf Deutsch. Das heißt, man müsste sich das eben, also wir haben es, du hast es normal über den Buchvertrieb damals bestellt. Ich habe es normal über den Buchvertrieb bestellt, genau. Genau, also das hat eine ISBN, könnt ihr zu eurem, ihr könnt zu eurem Buchhändler gehen und dieses Buch einfach so bestellen. Weil, also, ich kann ja mal sagen, es hat tatsächlich beim Import, also du hast, glaube ich, den Dollar- oder Pfundpreis da drauf. Dollar, ja. Es war günstiger in Euro. Okay, ja, gut, als Betrag oder auch wirklich als Wert? Weil der Dollarkurs ist ja auch nicht so. Lass es irgendwas zwischen 11 und 15 Euro gewesen sein. Ja, dann passt. So, also es ist aber okay, es ist ein vielfarbig illustriertes Bilderbuch. Ja, das ist knallbunt und es schön. Es ist kein riesiges Format, aber es ist okay. Das ist jetzt nicht winzig. Nee, das ist, wie soll man das beschreiben? Das ist ein, wie Bilderbücher halt aussehen. Ich habe ja kein eigenes Format. Nee, die meisten haben dieses hohe A4-Format und ein bisschen drüber. So, ich hab in meinem Kopf immer, dass Bilderbücher so quadratisch sind und irgendwie, keine Ahnung. Okay. Naja gut, ich bin auch schon länger kein Kind mehr, offiziell. Inoffiziell scheiße ich da drauf. Das kann ich bestätigen. Genau. Ein wunderschönes Buch, kann ich wirklich empfehlen. Das ist also, gibt's auf allen möglichen, also Azamon hat's natürlich auch. Und da könnt ihr euch das besorgen. Ja. Du hast jetzt gerade Teig abgemacht und eine kleinere Schüssel. Ja, weil ich will ja bunte Plätzchen machen und dann muss ich ja in einzelne Teigportionen Lebensmittel verarbeiten. Das ist jetzt der Vanillekipferlteig, oder? Nee, das ist der normale. Den Vanillekipferl habe ich ja gerade schon in den Kühlschrank gesteckt. Da war ich mit Podcasten beschäftigt, das kann ich nicht, hab ich schon probiert. Ja. Warte, verteilen ein bisschen. Genau. Liegt wahrscheinlich daran, dass nicht so viel Zucker da drin ist. Normalerweise schmeckt so ein fettiger Teig immer so ein bisschen süßer, aber der ist auch sehr lecker. Das ist jetzt Ausstechteig. Das ist Ausstechteig, der muss dann auch nochmal in den Kühlschrank. Das ist ja immer die Krux, wenn wir Podcasts machen und Plätzchen backen wollen dabei. Die müssen immer erstmal in den Kühlschrank. Ja, wir wollten ja nur den Teig machen. Die Plätzchen ausstechen können wir dann auch nach der Sendung. Genau. Das ist ja gar nicht das Thema. Dann haben wir nämlich das Angenehme mit dem Angenehmen verbunden. Genau. So, und ich mag ja bunte Plätzchen. Ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt. Ich finde das total schön, wenn die... Im letzten Jahr haben wir das Nerd-Nerd-Logo in farbig nachgebacken, ne? Genau. Als Keks. In Normalteig, glaube ich, und in Rot. Genau, weil der normale Teig schon gelb war. Willst du da noch ein bisschen Farbe zu deiner Farbe in diesem Teig machen? Vielleicht. Ich dachte, da muss man so wenig Farbe rein. Je mehr, desto kräftiger wird es. Okay. Und dadurch, dass die immer noch mal so einen Gelbüberzug kriegen, wenn die gebacken werden, ist ein bisschen mehr Farbe dran, nicht ganz verkehrt. Weil der Gelbüberzug nicht so deutlich zutage tritt, wenn die Originalfarbe schon kräftiger ist. Hättest du natürlich auch Schüsseln in der richtigen Farbe nehmen können, ne? Ja, hätte ich, aber das ist ja... Ich wollte schnell wiederkommen und mit Podcast. Ach, Mann. Ich wollte dir die Show nicht ganz alleine überlassen. Wieso traust du mir das nicht zu? Ich mache schon ein paar Jahre. Ich habe nicht gesagt, dass ich sie nicht zutraue. Ich habe gesagt, ich wollte es nicht. Ich will dir auf keinen Fall die Show spielen, aber das ist mein Podcast. Ich rede doch so gerne. Das kann ich bestätigen. Es ist übrigens gefährlich, mir diese Sprinkles hier hinzustellen. Ja, wir haben ja noch ein bisschen was. Ja, aber auch nicht mehr lange. Ich habe es geahnt. Wir haben auch eine Serie geguckt, oder? Wir haben noch eine Serie geguckt, auf die wir uns auch schon relativ lang gefreut haben. Vor allem ich, so ungefähr seit zwei oder drei Jahren oder sowas. Du wusstest weit eher, als ich, dass es die geben würde. Ich glaube, du wusstest, dass es sie geben würde, bevor du mich kanntest. Ich bin mir nicht sicher. Doch, das würde ich sogar bestätigen, dass es so, ja. Siehst du? Wir haben She-Ra geguckt. She-Ra. And the Princesses of Power. Princesses of Power. Ja, also Plural. Nicht She-Ra, the Princess of Power, sondern wie es früher gewesen ist. Sondern She-Ra and the Princesses of Power. Und das ist Power with a capital P. Yes, it is. Oh, baby. Ach, habe ich mich auf diese Serie gefreut. Ja, und? Bist du enttäuscht? Sie hat alle meine Erwartungen übertroffen. Yes. Das war der absolute Hammer. Das gemacht von Noelle Stephenson. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, ich bringe die immer durch den Noelle Stephenson. Die man vor allem kennt von den Lumberjanes Comics, die sie mit erfunden hat. Als eine der wirklich großen, wichtigen, queeren Comic-AutorInnen in Amerika gelten und eine ganz, ganz wichtige, tolle Autorin eben auch selber ist. Und das ist, war auch alleine schon, also dass diese Serie es geben würde, war dann schon klar, dass es mal irgendwann einen Reboot geben würde. Und dann hieß es dann irgendwann, Noelle Stephenson macht sie. Mhm. Und wie oft hat man das Phänomen, dass man irgendwie ein großes, altes Franchise hat und das wird dann von einem weißen Cis-Dude gemacht. Mhm. Und dann hast du weißen Cis-Dude-Bullshit in irgendwelchen alten Kinderserien und die alten gleichen 80er-Jahre-Werte da drin und es ist nichts besser geworden als früher. Ja. Und das nervt. Ja. Das nervt. Ja. Und wir sind jetzt ohnehin in einer Zeit, wo die 80er-Jahre ganz stark zurückkommen und eben auch Popkultur aus den 80er Jahren wieder abgedatet und rebootet und remaked wird. Und da passte She-Ra in dieses Umfeld schon rein. Und es ist so, es ist die gleiche Dynamik passiert, wie sie immer passiert, wenn alte Sachen rebootet werden. Nämlich die Leute, genau, die Leute, die denen diese Serien, und jetzt, ich sage das absichtlich provokativ, denen diese Serien scheinbar früher gehört hat, nämlich diese alten weißen Fans, die früher Kind sind, die niemals erwachsen werden wollen. Mhm. Machst du jetzt noch eine andere Farbe damit rein? Ja, ich möchte lila machen. Ach so, ja, das ist auch nicht schlecht. Ja. Grün kommt dann in den dritten Punkt, das wird lila. Genau. Haben sie natürlich beschwert. Und also, Entschuldigung für jetzt ein bisschen reproduzierte Homophobie, aber das ist dann wirklich behauptet worden, lesbische Showrunnerin macht She-Ra zur Lesbe und so weiter und so fort. Also noch bevor auch nur ein Trailer gelaufen ist, man hat nur ihr neues Kostüm gesehen, was natürlich geupdatet worden ist. Und die sind schon auf die Barrikaden gegangen, weil die Figuren eben nicht mehr so aussehen, dass sich Nerdy Mac Nerdface im Keller von seiner Mutter zu den Figuren runterholen kann. Ja. Und das ist halt wirklich eine Dynamik, die du in solchen Franchises immer und immer wieder hast. Und obwohl She-Ra eine weibliche Heldin war, war sie durch ihre Verbindung, das muss man vielleicht dazu sagen, das weiß vielleicht auch nicht jeder, durch ihre Verbindung zu He-Man, das Ganze auch immer mit der Männerdomäne. Ja. Und gerade der He-Man und Masters of the Universe Fandom ist heute leider, und das ist sehr, sehr groß geschrieben ist, leider auch immer noch männlich dominiert. Mhm. Es gibt auch immer noch Frauen, die da drauf stehen und das auch neu für sich entdecken und das auch von damals noch cool fanden, weil She-Ra war ja auch immer so ein bisschen die Barbie-Variante von He-Man. Mhm. Das war auch immer so gedacht, also eben möchten He-Man haben, aber mit auswechselbaren Kostümen und mit Fashion-Accessoires. He-Man, jetzt auch mit Kleidung. Weil der echte hat ja kaum welche. Ja, nee, das ist schon richtig. Aber wie es halt eben auch bei den ganzen Spielzeug-Franchises gewesen ist, also wenn es um das Spielzeug-Sammeln geht, ist das halt eine Männerdomäne, weil Sammeln halt prinzipiell auch erstmal eine Männerdomäne ist. Mhm. Und das ist halt die einzige Domäne, die in diesem He-Man und Motu und She-Ra-Kosmos überlebt hat. Mhm. Das hat nämlich zwar in den 2000ern nochmal eine zweite He-Man-Serie gegeben, nochmal eine etwas größere, neue, auch im Retail-Business angesiedelte Spielzeugserie gegeben, die es auch ganz normal zu kaufen gab. Seit einigen Jahren findet He-Man aber nur noch im Sammlermarkt statt. Da werden Figuren für einen Sammlermarkt hergestellt zu horrenden Preisen, also zum Teil 30 bis 40 Dollar pro Figur. Das ist nicht mehr im Taschengeldsegment angesiedelt, sondern das ist eine ganz andere Kategorie. Das sind Erwachsene aus den 80ern mit jeder Menge Disposable Income, die sich also um die kleinen Stückzahlen, die es davon gibt, weltweit streiten müssen, weil eben nicht genug da ist und damit wird sowas auch künstlich verknappt und wertvoller gemacht, als es gegebenenfalls wirklich ist. Um sich das nochmal ein bisschen zu Augen zu führen, kann man sich jede Folge vom Hermanischen Quartett der letzten paar Jahre anhören, die sich immer darüber beschweren, dass es einfach viel zu wenig Figuren für viel zu viele Leute gibt. Und das vielleicht auch zu Recht und auch durchaus Kritik am System üben. Mhm. Ich würde das Hermanische Quartett jetzt in weiten Teilen aus diesem dann doch sehr unkritischen Fandom rausnehmen. Einige davon sind halt ganz, ganz stark auch im weltweiten He-Man und Motu-Kosmos und Fan-Kosmos verankert, sind ganz zentral damit auch zugange in Büchern und sowas, das alles aufzuarbeiten. Ein paar der Bücher stehen ja auch bei mir im Regal. Die sind damals von Dark Horse in Amerika rausgebracht worden, unter deutscher Beteiligung und ein paar der Leute eben auch vom Hermanischen Quartett direkt von dem Podcast. Die würde ich dann auch mal ein Stück weit rausnehmen. Aber weitestgehend ist She-Ra genauso wie es He-Man und Motu gewesen ist, bis zum Zeitpunkt dieser Serie eine reine Männerdomäne gewesen. Mhm. Und das ist halt, die fühlen sich dann, zumindest die Leute, die es nicht verstanden haben, natürlich auch in ihrer Art gekränkt, weil die den Eindruck haben, dass das, was sie damals cool finden, jetzt schlechter wird. So, wenn ihr die alte She-Ra-Serie mögt, und wir haben neulich noch mal zwei Folgen davon geguckt und haben es nicht ausgehalten, und ich kannte die Serie von früher ja schon, haben gesagt, erstmal müssen wir das nicht gucken, das sind nochmal 60 Folgen, das ist irgendwie zu viel. Ja. Dann gönne ich euch das, dann genießt diese Serie, die hört ja nicht auf zu existieren, nur weil es was Neues gibt. So. Und die alten Figuren, die gemacht worden sind, die hören ja nicht auf zu existieren, die sind ja weiterhin da, ihr könnt ihr euch ins Regal stellen. Und wenn ihr euch daran aufgeilen wollt, Happy Birthday, es sind eure Figuren, macht, was ihr damit wollt. Mhm. So. Aber diese Figuren in dieser neuen Serie, und damit beende ich meinen kleinen Mini-Run, diesem blöden Gatekeeping, Fandom ist toxic, run so ein bisschen, damit wende ich das auch. Diese neue Serie ist einfach für eine neue Generation und auch für eine neue Zielgruppe. Das ist vielleicht einfach auch mal für Mädchen gedacht. Gender-Marketing ist in der Regel Quatsch, aber es gibt zu wenig für Mädchen. Mhm. Es gibt alles für Jungs, aber es gibt so wenig geile SuperheldInnen-Serien für Mädchen. Ja. Und das ist so, also da, wo auch Frauen repräsentiert werden, das vielleicht erstmal, weibliche Figuren repräsentiert werden. Weibliche Repräsentation hilft auch Jungs. Ja. Ne? Die Rolle von Frauen dann. Es hilft gesamtgesellschaftlich, ja, einfach dieses Rollenbild zu hinterfragen, dass Frauen das auch Männern zugegeben wird. Weil die neue She-Ra-Serie ist natürlich auch nicht frei von Männern. Wir haben nach wie vor Hordak als den Chef von Stibösen. Chef vom Dienst. Chef von Dienst. Wir haben aber auch Bo auf der einen Seite. Mhm. Wir haben Kyle, der bei den Horde, the Evil Horde-Typen dabei ist und da so gar nicht hinpasst irgendwie. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so, Männer sind alle scheiße, Feminismus ist. Ist es nicht, weil Feminismus ist auch in der Regel nicht, Männer sind alle scheiße. Also die Serie ist schon Feminismus, fuck yeah. Also ja, das kann man schon sagen. Aber nicht diese Pseudo-Feminismus, wir hassen alle Männer. Ja. Was ja auch vernünftige Feministen und Feministinnen sagen nicht, wir hassen Männer. Aha. Darum geht es nämlich nicht bei mir. Ich bin selber einer. Nee, eben. Sondern, das finde ich halt schön, das macht die Serie eben so, sie stellt verschiedene Typen dar. Sie hat auch Seahawk mit dabei, der Aufreißer ohne Ende ist und ein Selbstdarsteller und großartige Männerfiguren tatsächlich auch, die einfach mal ein anderes Bild zeigen und die das auch stehen lassen können und nicht sagen, das ist jetzt gut oder das ist schlecht oder irgendwas, sondern die werden einfach so stehen gelassen. Die haben ihre Funktion innerhalb dieser Serie, die erfüllen eine Rolle in der Gemeinschaft, die da gezeigt wird. Und die Prinzessinnen, die gezeigt werden, die sind auch vielfältig, sowohl was Body Diversity angeht. Mega. Wunderbar, großartige Darstellungen. Als auch was Stimmungen angeht. Ich liebe Mermister. Mermister, ja. Mermister ist großartig, Mermister ist einfach nur grumpy. Dauerhaft grumpy, hab keinen Bock. Einfach ins Bild, ja, ich bin jetzt auch da, Dom Ecke, big deal. Ja, also hab keinen Bock, aber ich bin jetzt hier. Ja. So, großartig. Fantastisch, überdreht, schräg ist Entrapta. Ja. Scorpia ist toll. Ja. Ketra ist fantastisch. Ketra ist, glaube ich, Best Pony in der Serie, oder? Ketra ist so großartig. Ich liebe Ketra so sehr. Ketra ist richtig, richtig toll. Du hast auch dieses kleine 11-3-vierteljährige Mädchen, das die Eisprinzessin da darstellt. Die hat auch so ein noch nicht so ganz aus diesem kindlichen Trotzkopf rausgewachsen ist, das aber auch schwer hat, weil sie halt als jüngste Prinzessin da irgendwie rumrennt und alle sie als Kind betrachten und sie hat halt keinen Bock drauf, weil sie hat einfach mega Eiskräfte. Die glauben einfach, Frost ist für alle da, ne? Da habe ich jetzt bis jetzt mit drauf gewartet für den Podcast. Und dann habe ich jetzt die ganze Zeit nicht endlich von Easy machen. Ja! Sehr schön. Und du hast halt einfach eine Vielfalt. Du hast auch Netossa, die sich aufregt, dass Bo immer noch nicht ihren Namen weiß und ihre Kräfte nicht kennt. Also den Namen kennt er, aber die Kräfte nicht, obwohl Netossa der Name eigentlich schon ein Programm ist. Und Spinderella ist, glaube ich. Spinderella, glaube ich. Die halt auch mal komplett nicht schlank, schön, bla ist. Also schön finde ich sie tatsächlich. Ja, also sind alle schön. Die sind alle schön. Jeder. Ich fand's unfassbar logisch, dass Glimmer, die sich teleportieren kann, pummelig ist. Ja, natürlich. Weil warum sollte sie laufen und trainieren? Sie kann sich teleportieren. Das macht eben bei Spinderella auch total Sinn. Ja. Da haben sie eben auch bei Spinderella sich total drüber aufgeregt, warum das denn jetzt so eine fette Schnalle geworden ist. Es macht schon Sinn, dass sie ihren Körperschwerpunkt um die Hüfte hat. Mhm. Weil ansonsten würde sie sich nicht drehen. Nee. Also die haben sich einfach auch Gedanken gemacht, warum ist die Person jetzt so, wie sie ist. Ganz genau. Ne? Du hattest gerade schon Bo angesprochen. Mhm. Der sah halt in der Originalserie aus wie Seahawk. Ja. Also wirklich Schnauzbart, weiß. Also so ein typischer 80er Jahre, zwar auch dieses Herz auf der Brust, weil er auch Pfeile geschossen hat, der war auch immer schon an Armor angelehnt. Der ist jetzt schwarz, jugendlich und schwarz. Und das. Sie sind alle deutlich jugendlich. Also She-Ra war halt auch immer 16. Das hat man halt nur der alten Serie nicht angesehen. Die sah halt aus wie 20 und hatte Brüste wie eine 30-Jährige. Ja. Also, das ist ein bisschen Quatsch gesagt, aber einfach wirklich, war einfach eine erwachsene Frau und wir können gleich nochmal für alle Leute, die letzten 30 Jahre unter einem Stein gewohnt haben, so ein bisschen die Prämisse von She-Ra erklären. She-Ra ist die verlorene Schwester von He-Man, Prinz Adam. Was? Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Das wird komplett ausgeblendet. Das ist so toll. In der alten Serie, ne? In der neuen Serie ist sie einfach neu beförderte Force-Captain von der Evil Horde. Mhm. Also von dem Bösen. Und unternimmt mit Ketra, die da ihre beste Freundin ist, eines Nachts einen Ausflug. Die beiden werden getrennt, weil Ketra das Schiff, mit dem sie unterwegs sind, erstmal schrottet. Adora, wie ihr richtiger, also ihr menschlicher Name ist, wenn sie nicht mit dem Schwert sich verwandelt. Passend zu Adam. Ja, findet dieses Schwert. Und hat so einen Erinnerungsflash, könnte man sagen, ne? Also irgendwie so Traumsequenzen, Visionen, wie auch immer. Und stolpert aber, glaube ich, erstmal zurück zur Morde nochmal ins Quartier und ist dann aber so gefangen von dem, was sie mit diesem Schwert da kurz erlebt hat, dass sie nochmal ausbüchst. Ketra deckt sie und Adora kommt aber nicht zurück, was Ketra ihr sehr übel nimmt, tatsächlich. Adora findet aber dieses Schwert, verwandelt sich auch in She-Ra, trifft auf Glimmer und Bo im Whispering Woods, heißen sie? Glaube ja. Und erfährt, dass das, was die Horde ihr erzählt hat, über das, wie die Gesellschaft funktioniert, alles nicht stimmt. Also die Horde hat ihr natürlich erzählt, wir sind die Guten und wir sorgen hier für Ordnung und bla. Und die bösen Prinzessinnen haben hier eine Revolution am Laufen und wollen ständig irgendwie die arme Bevölkerung, die sich eigentlich darauf freut, von uns beherrscht zu werden, in den Untergang führen. So böse, böse, böse, böse Prinzessin mit ihrer bösen, bösen, bösen, bösen Magie. Und die werden dann auch in diesen Trainingssequenzen so als Monster dargestellt. Ja, das ist total der Hammer. Also das ist so cool. Und She-Ra lernt eben, oder Adora und She-Ra, beide lernen eben, dass dem nicht so ist, dass die Horde sie angelogen hat, dass Shadowweaver massig gelogen hat ohne Ende und aus irgendeinem Grund eben unbedingt aber Adora in ihrem Team haben wollte. Und es ist nicht so ganz klar, warum. Ist es immer noch nicht zum Ende hin, ne? Warum sie ausgerechnet dieses Baby so gefördert hat. Die ist noch nicht alles zu Ende erzählt. Ich hoffe schon wieder auf die zweite Staffel. Ich habe noch nichts gehört, ob das angekündigt worden ist. Das ist normalerweise, wenn eine zweite Staffel daraus machen. Normalerweise, wenn diese Netflix-Serien starten, wird oft schon vor dem Start gesagt, wir kriegen eine zweite Staffel. Das sind aber oft eben Serien, die verkehrt sind. Und dann ist das von vornherein schon so erfolgreich. Es kann gut sein, dass das tatsächlich leer ausgeht. Da reden wir dann vielleicht am Ende nochmal drüber. Ja. Genau, und Adora She-Ra schließt sich Glimmer an, die diese Prinzessinnen-Allianz wieder aufbauen will. Die ist zerschlagen worden, nachdem es eine große Niederlage gab, vor 11 Jahren oder so. Mhm. Im Moment hat so ein bisschen die Mutter von Glimmer, Queen Angela? Den Namen habe ich, glaube ich, nicht ja, kann ich sein. Ich glaube, irgendwie mit den Flügelchen war es, glaube ich, Angela. Die hat so ein bisschen den Daumen auf allem und die versucht, ihre Tochter zu beschützen und die Tochter will aber ständig irgendwie ausbrechen und dieses und jenes tun und es ist leicht auszubrechen, wenn man teleportieren kann. Deutlich, ja. Ja. Und sie versucht zusammen mit Bo und dann auch mit She-Ra zusammen eben die Prinzessinnen-Allianz wieder aufzubauen. Kriegt dabei Unterstützung eben von Seahawk, den sie brauchen, weil der ein Boot hat. Der bändet gleich mit Mermyste an. Genau. Zu ihrem Bedauern. Ja, die kannten sich ja von früher schon. Also ja, der genau. war da ja schon ein paar Mal und der geht ja permanent auf den Keks. Und aber es geht ja eigentlich auch alles permanent auf den Keks. Also Mermyste ist so typisch gelangweilte Teenagerin so ein bisschen. Ne? So dieses Abbild von... Oh, ihr könnt mich alle mal so alles Generation X auch ein Stück so ein bisschen. So Weltschmerz. Und tatsächlich schaffen sie es, indem sie sich eben für die Königreiche dieser Prinzessinnen einsetzen, eben auch die Prinzessin davon zu überzeugen, dass es vielleicht sinnvoll ist, in einem Strang zu sehen. Was ein bisschen schade ist bei der Serie, das haben wir beide festgestellt, dass sie verliert ab und zu aus dem Fokus, wer jetzt die Hauptfigur ist. Ich habe die Serie zwischendurch Glimra genannt, weil gerade so in den ersten 4 Folgen von 13 nimmt Glimmer Adora so ein bisschen an die Hand und die ganze Geschichte wird aus ihrer Perspektive erzählt. Das ist okay für den Einstieg, passiert aber im weiteren Verlauf der Serie immer wieder. Also die Serie stellt Ketra und She-Ra und also Adora und Ketra sehr in den Fokus, weil es ist die Geschichte der beiden, die sind gemeinsam aufgewachsen in Dienst der Horde, sind trainiert worden, dies und das. Und alles, was Adora macht, stellt eben Ketras Sein in Frage. Also diese beiden Figuren rücken dann irgendwann sehr zentral in den Fokus, in die Mitte dieser Erzählung. Am Anfang ist es aber, und dass man damit einsteigt, bis Adora richtig erklärt ist, sowas kann ich verstehen. Aber es gibt eben auch ganze Folgen später, wo man den Eindruck hat, eigentlich ist Glimmer jetzt gerade die Hauptfigur. Und das wäre okay für mich gewesen, wenn die Serie nicht She-Ra heißen würde. Ja. Hieße sie Princesses of Power / The Adventures of She-Ra, wäre es okay gewesen, hinzugehen und wir machen, und das haben sie ja zum Teil auch gemacht, eben Princess of the Week, ja. wo wir dann hingehen und sagen, so heute besuchen wir mal die Prinzessin, gehen in das Königreich, erleben das Abenteuer dazu. Und stellen auch eine andere Prinzessin in den Fokus. Es ist halt trotzdem oft immer noch Glimmer, die dann die ganze Diplomatie macht. Es wird gar nicht so sehr gezeigt, dass Adora dabei was lernt, sondern sie steht oft einfach nur am Rand, nicht mal irgendwo im Bild, sondern sie ist einfach nur da. So wie so eine Katze. Das ist manchmal so ein bisschen, ja. So, und das ändert sich dann in manchen Szenen auch erst dann, wenn es einen Grund gibt, dass sie sich verwandelt, dann wird sie irgendwie 3 Köpfe größer, muskulös und eben auch zu She-Ra. Und dann ist so dieser Superhelden-Part eben angekommen. Dann ist es wieder She-Ra, dann ist es wieder irgendwie Doras Stunde, aber vorher 80% der Folge haben wir eigentlich, weiß ich nicht, Glimmer und Bo dabei beobachtet, wie sie irgendwie Best Friends Stuff machen, so ein bisschen, ne? Ja. Es ist schön erzählt, also es ist tatsächlich so, es ist, ist jetzt nicht so, dass das irgendwie langweilig wäre, was da um Glimmer rum passiert oder überhaupt und so. Und es ist insoweit der auch ein interessantes Story-Arc, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist auch durchaus so, dass es für mich soweit Sinn gemacht hat, dass Adora als jemand, der nicht da aufgewachsen ist in diesen Prinzessinnenreichen oder mit diesem Bild der Prinzessinnenreiche auch vor allem, vieles erst lernen muss. Mhm. Das scheitert wunderbar in der Folge, als Froster eingeführt wird. Genau. Wo sie irgendwie sich auf so einen Prinzessinnenball vorbereitet und irgendwie Mindcheats anlegt und sowas. Manchmal Total Makeover! Genau. und She-Ra alles erfährt, wer mit wem und welche Regeln und überhaupt und sowas. Und dann kommt sie da rein und sagt, die ist ja noch ein Kind! Und dann erstmal sehr unwillig aufgenommen wird von Froster zurecht. Weil sie das halt nicht rausgekriegt hat, irgendwie bei ihren ganzen Recherchen. Die ist ja so ein bisschen Fish out of water natürlich. Ja. Und ja, Glimmer und Bo funktionieren beide als jemand, die ihr diese Welt nahe bringen und die sie da einführen müssen. Aber das passiert sehr, mitunter sehr langsam in dieser Serie. Mhm. Und dann habe ich am Ende ein bisschen das Gefühl gehabt, dass gerade Spinnerella und Netossa so ein bisschen Holter die Polter eingeführt werden. Also ja, die werden am Anfang schon eingeführt, die sind im Rat. Die sind vor allem auch eher am Anfang so ein Gag, ne? So ein Comic Relief, so nach dem Motto, ja, nur noch die beiden sind jetzt gerade da. Und das sind ja auch, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieser Meta-Humor, den diese Serie hat. Die spielen natürlich auch auf diese 30 Jahre Männerdomäne an und Nas führen auch so die Erwachsenen. Ja. Also, dass die sich da zurecht ein bisschen zurechtgewiesen fühlen, die erwachseneren Fans und die älteren, die Altfans. Das ist, glaube ich, auch ein Stück weit beabsichtigt. Mhm. Die wollen provozieren mit der neuen Serie. Was denen auch gelingt und was denen auch steht. Spinnerella und Netossa sind wirklich, also am Anfang, für diese eine Szene, wo sie dann sitzen und ein bisschen in die Kamera grinsen, das sind, glaube ich, auch ein Pärchen, ne? Ja, die sind ein Pärchen. Und dann so ein bisschen niedlich in die Kamera grinsen und winken so. Das ist einfach auch nur ein Gag, weil das sind halt auch wirklich so von den ganzen Prinzessinnen eher so die unteren Ränge, weil die eine kann halt ein Netz schmeißen, die andere kann sich schnell drehen. Das ist so die Orkos der Mannschaft, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, wobei sie nicht unwichtig sind beim Endkampf. Das ist wahr. Das ist halt so dann schon, es sind aber einfach coole Charaktere, muss ich sagen. Also mir, das Charakterdesign von Netossa gerade gefällt mir wahnsinnig gut. Ja. Aber es ist, die wurden dann so Holter die Polter am Ende nochmal mit ihren Fähigkeiten eingeführt. Das war so letzte Folge, wir haben jetzt hier ein Endbattle und jetzt müssen die beiden auch nochmal eine Rolle kriegen. Irgendwie. Aber eben auch so dieses, na, ich heiße Netossa, ich kann ein Netz schmeißen. Das ist eben auch wieder dieser Meta-Humor nach dem Motto, ja, was kann, weiß ich nicht, was kann Mossman, ja, der ist halt aus Moos. Was kann Merman, ja, das ist halt ein Fischmensch. Ja. So, was kann die heißen halt alle so, wie sie können. Was heißt Stinkor, der stinkt halt. Und so eine Figur gab's halt auch. Die stank halt wirklich. Und kann sehr unangenehm sein. Das ist eine starke Waffe. War es halt auch so. Es gibt dafür gibt's dann aber eben auf der Seite eine Prinzessin Perfumer, die dann eben so ein bisschen nach Parfüm geriecht hat. So, das heißt aber heute so. Ich habe mir nicht versprochen. Nee, das mit dem Namen ist ja immer so ein zweischneidiges Pferd. Genau. genau. Aber es ist einfach, ich habe tatsächlich ein bisschen gehofft vom Vorspann bei Perfumer, weil du gerade darauf kommst. Im ersten Moment habe ich gedacht, das wird eine Transfrau, ein Transcharakter, weil die einen sehr, sehr lange, kräftige Gesichtszüge auch hat, sehr, sehr ausgeprägt. Da hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, aber war dann leider nicht so. Woher weißt du das? Das weiß ich nicht, da hast du recht. Also vielleicht ist es ja so. Es wird einfach dann auch nicht gesagt. Es wird einfach auch nicht gesagt, das stimmt. So, also, das könnte sein. Das ist ja nur wieder assuming, was du machst, ne? Das stimmt natürlich. Es wird tatsächlich nicht zum Thema gemacht, das ist richtig. Also es ist einfach, Und, also Zeit und Figuren sind dafür da und solche Themen werden angesprochen. Es gibt dieses eine Pärchen, was wir eben schon angesprochen haben, der Tossa und Spinnerella. Die ganze Situation zwischen Catra und Adora, da ist mehr als nur Freundschaft im Spiel. Und Catra in diesem Anzug, auch dem Prinzessin. Catra in diesem Suit. Oh, miau. Fucking miau. da werden auch queere Themen. Und queere, das liegt auch eben daran, dass Noelle Stevenson auch in einer homosexuellen Beziehung lebt zur tollen Molly Ostertag, die auch Comic-Schaffende ist. So, natürlich bringt es solche Themen in diese Serien und es ist fantastisch, nicht nur eine Serie mit einer weiblichen Hauptfigur zu haben, die für Kinder gedacht ist. Kollegen, ihr seid über 50, lasst den Kindern ihre Kinderserien. Mhm. Es ist eine fucking Kinderserie. Guckt sie, wenn sie euch gefällt, freut euch. Wenn nicht, guckt was anderes. Guckt ein Porno. Meine Fresse. Ja. Gibt's genug von. Ja. Und es ist halt einfach auch so, die Serie ist halt nicht für euch gemacht im Zweifelsfall. Nee. Ne? Also wenn sie euch nicht gefällt, dann ist es nicht eure Serie. Dann ist es nicht euers. So. Und es gibt wenn, so viel anderes. Wenn ihr sagt, ja, aber ich bin ein großer She-Ra-Fan, aber die neue Serie ist nicht so, wie sie sein muss, dann guckt halt A, die alte und überlegt mal, warum ihr von der alten Fan seid. Also ja. Ob das daran lag, dass sie da alle aussahen wie Pin-Up-Girls. Und wenig, weiß ich nicht, wenig männerunabhängigen Story-Arc auch hatten. So, also was wir gesehen haben, ja. Da versammelte sich irgendwie dann auch mal die ganze Bösinnenschaft um Hordak und alle waren ihm hörig irgendwie so. Und in der neuen Serie hat Shadow Weaver ihre eigenen Pläne, ja. Hat Catra ihre eigenen Pläne, Scorpia hat einen eigenen Hintergrund. Wobei ich glaube, dass das auch, also ich will der alten He-Man und She-Ra-Serie jetzt nichts Böses unterstellen, weil das auch sehr lange her ist, dass ich die Sachen jeweils gesehen habe. Und ich habe garantiert auch nicht jede einzelne Folge gesehen und auch nicht 10-mal, wie man sie als guter He-Man-Fan gesehen haben muss. Aber ich habe das wahrgenommen, ich habe die Comics, die Mini-Comics im Regal stehen von Dark Horse, da sind auch die She-Ra-Comics mit dabei. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, ich weiß, wie das Ganze zusammenhängt. Deswegen will ich jetzt nicht unterstellen, dass diese alten Serie diese Tiefe fehlt. Und man unterschätzt diese alten Serien auch oft. Also gerade die Transformers-Serie, da sind Intrigen und hast du nicht gesehen. Und das trifft auf die She-Ra und die He-Man-Serien schon auch zu. Da ist auch Charakterentwicklung in den Figuren. Nicht so stark und nicht so komprimiert, wie es in 13 Folgen She-Ra jetzt passiert ist, aber das ist da. Das kriegt man hier aber einfach auch in einem modernen, horizontalen Erzählstrang erzählt. Was ich ganz schön finde. Also so wie Serien heute eben auch funktionieren. Ja. Du machst jetzt gerade grün in den Teich, ne? Jetzt gerade grün in den Teich. Ich muss noch ein bisschen erwähnen, was Kati hier macht, damit es noch so aussieht, als würden wir hier Kekse backen. Weil das tut, also du leckst am Teich und ich knusper hier die Sparkles weg. Sprinkles. Genau. Das findet hier wesentlich deutlicher, wesentlich moderner eben auch statt, so wie Netflix-Serien eben auch funktionieren. Ja, und ich finde es einfach schön, weil es ist einfach Zeit für sowas. Ja. Wir haben viele Serien mittlerweile zusammen geguckt, neue wie alte nachgeguckt. Und es ist ja halt tatsächlich so, es ist einfach eine Überrepräsentation von männlichen jungen Helden da, die irgendwas Cooles dürfen. Und es ist so, das muss halt nicht sein. Und das heißt ja nicht, dass die alten Serien weggenommen werden oder die anderen Serien weggenommen werden. Das heißt ja nicht, dass es keine Jungs-Serien mehr gibt, ne? Mit männlichen Protagonisten, die tun, was männliche Protagonisten seit jeher getan haben. Und warum kann eine Serie wie Hill denn nicht auch eine Jungs-Serie sein? Eben. Ja. Und letzten Endes, finde ich, sollten Kinderserien halt Kinderserien sein. Und dann sollen es die Kinder gucken dürfen, die es gucken möchten. So. Und wenn die Jungs She-Ra gucken wollen, die neue... Dann können die das problemlos. Why not? Es ist eine Abenteuerserie. Da sind männliche Identifikationsfiguren da. Den von dir schon angesprochenen, wie hieß er nochmal? Seahawk? Nee, den anderen, den kleinen. Kyle. Yeah. Der auch auf der Seite der Horde arbeitet. So ein kleiner, blonder, unsicherer Junge. Ja. Yeah. Der auch mal getriezt wird. Und, ja. Das ist auch eine männliche Identifikationsfigur. Der ist nicht schwach, der ist sensibel. Ja. Yeah. So, der hat halt andere Präferenzen im Leben. Und ein Bau, der... Ich will ihm jetzt nicht unterstellen, ich will ja auch nichts reinassumen, aber der hat feminine Seiten. Mhm. Und ausgesprochen sympathische und wichtige feminine Seiten. Und der ist unfassbar begeisterungsfähig für alles Mögliche. Der, in Anführungszeichen, verkuckst sich sofort in Seahawk, weil der einfach so ein charismatischer Aufschneider ist. Ja. Genauso ist er aber von Anfang an wesentlich begeisterter von She-Ra und Adora, als Glimmer das ist. Genau. So, der ist einfach ein sehr empathischer und begeisterungsfähiger Mensch, der einfach mal so sehr positiv an vieles rangeht. Und der ist trotzdem mutig und fucking Kick-Ass. Ich liebe Bo. Ja, und der hat halt keine Zauberkräfte und irgendwas Besonderes. Der kann seine Pfeile nutzen und bastelt da auch gerne dran rum, weshalb er auch tierisch auf Entraptor steht. Ja. Und ist aber halt auf der gleichen Seite eben auch so einer, der irgendwie sagt, Leute, wir sind doch Freunde und Best Friend Squad ist auch sein Name für das kleine Team da, für dieses Dreierteam, das ist total süß. Also Bo ist in vielen Bereichen ein bisschen wie Steven Universe, glaube ich. Ja. Also sehr gut vergleichbar. Ja. Also auch so cheerful und mit diesen Sternen in den Augen, das machen sie, glaube ich, auch absichtlich, so dieses Zitat. Ja. Also wenn man da ein queeres Thema in Bo, dann ist er wahrscheinlich bisexuell. Hätte ich auch gesagt. Nein, genau. Also eher so ein, weil er eben auch so für beide Seiten dann schwärmt, aber es kann auch einfach die pure Begeisterung für alles sein. Ja. Das muss nicht unbedingt was Sexuelles sein. Und das ist halt, Bo hat halt nicht diese Coolness, ich stehe über den Dingen. Das hat mehr Mister, so, die sich für wenig begeistern kann. Das ist aber auch einfach wirklich nur so eine Daria, hätte ich fast gesagt, wenn du dich erinnerst an Daria damals, genau. MTV, seine Nummer. Wir haben noch gar nicht über Swiftwind geredet. Swiftwind ist das Pony. ich finde es sehr cool. Kriegt, glaube ich, irgendwie am Anfang der Serie so einen Zauberstrahl vom Schwert ab und verschwindet dann, glaube ich, für drei Viertel der Serie und taucht gar nicht mehr auf. Rastet komplett aus, weil er jetzt irgendwie fliegen kann und all das. Ich glaube, ein ganz normales Pferd am Anfang nur. Hat plötzlich Flügel und ein Horn. Und es gibt diese großartige Szene auf diesem Jahrmarkt oder was das ist, wo man im Hintergrund, also im Vordergrund passiert irgendwas und im Hintergrund rastet Swift wird gerade aus. Diese Szene ist einfach nur unfassbar geil. Das ist fantastisch. Und später ist Swift dann auch so eine der treibenden Kräfte, um diese Revolution, diese Rebellion dann auch zusammenzuführen. Um zu sagen, hey, da passiert gerade was, ich bin gerade mit Dora unterwegs gewesen, wir müssen jetzt mal hier, also Swiftwind war in der alten Serie schon unfassbar cool. Ja. Wenn man Swiftwind sieht, könnte man glauben, es ist ein Mädchen, ist ganz klar ein männliches Pferd, ja. Hat eine männliche Stimme, redet auch, ja. Hat Regenbogenflügel und eine pastellfarbene Mähne, aber es ist ein sehr männlicher, sehr ja, es ist sowieso wie Biceps bei MLP, aber auch ein sehr energischer Charakter, aus ihr rauskommt. Ja. Und aber auch so ein bisschen sarkastisch an manchen Stellen, ironisch. Also weil am Anfang, als er das erste Mal auftaucht als sprechendes Einhorn mit Flügeln bei Bow und Glimmer, glaube ich, nachdem Dora verschwunden ist, sind die beiden erstmal so sprechendes Pferd. Genau. Und er so, und es ist richtig dringend und versucht ihm was zu erklären. Okay, ihr habt jetzt eine Sekunde, um mich hier in Awe anzustarren und dann geht's aber los. Genau. Und es ist so witzig, weil er irgendwie so, er weiß schon, dass er gut aussieht und dass er was Besonderes ist und so. Und er kann aber eben auch sagen, so, jetzt ist er aber mal hier, jetzt ernsthaft, jetzt müssen wir mal zur Sache kommen. Und ich hatte halt am Anfang so ein bisschen die Sorge, dass Swiftwind so das gleiche Trope bedient, wie es beispielsweise das Pferd in Mulan tut oder das Pferd in Rapunzel. Also Pferde, die eigentlich sind wie Hunde. Und das ist es gar nicht. Also es ist sehr menschlich und eigentlich ein eigener Charakter in dieser Serie. Bekommt leider nicht so ein bisschen, das habe ich den Eindruck gehabt, nicht so die Zeit, die er verdient hat. Also er hat einfach, der muss viel stärker, wenn es eine zweite Staffel gibt, viel stärker Sidekick von She-Ra werden. Ja, viel, viel stärker. Definitiv. Also es ist tatsächlich so, was die zweite Staffel leisten können dürfte für mich, wenn es nach mir geht, ist wirklich wirklich She-Ra mehr wieder in den Vordergrund als Leading-Figur reinzusetzen. Weil da war Salz in den Sparkles. Oh. Ja. So mag ich sie am liebsten. Salzkaramell. Noch ein bisschen Soße dran. Sojasoße. She-Ra darf gerne jetzt so als Leading General so ein bisschen auch mit in den Cast, weil sie halt diejenige ist, die weiß, wie die Horde tickt letzten Endes, was die für Manöver haben, was die, wie die denken, wie die vorgehen. Das ist ja so ein paar Mal auch schon das gewesen, was ihnen in der jetzigen Staffel geholfen hat. Ja. Dass sie einfach sagt, ich weiß, wie die Horde tickt, so und so und so, wir müssen das und das tun, so. Und das verlor sich aber immer wieder ganz schnell, so. Und jetzt ist sie aber eingeführt, sie ist in diese Welt eingeführt, sie ist da auch akzeptiert. Alle Prinzessinnen sind zurückgekommen nach einem ersten Bruch dieser Allianz und kämpfen wieder an ihrer Seite. Und jetzt darf sie auch gerne die Führung übernehmen, so. Swiftwind muss ein stärkerer Sidekick werden, auf jeden Fall, weil Swiftwind einfach geil ist. Mega. So cool. So cool. Und ansonsten ist es einfach, hätte ich gerne noch, das hast du auch gesagt, noch ein paar bisschen mehr bei den Horde-Charaktern. Die blenden halt dieses ganze He-Man-Ding, das ist einerseits eine Stärke. Du siehst am Anfang, glaube ich, Grizzlaw, das ist einer dieser Horde-Charaktere, kurz im Bild, der grinst dann einmal und schleppt, glaube ich, irgendwas Schweres durch die Gegend. Und Modulok soll irgendwo sein, den habe ich jetzt nicht gesehen. Der ist mir wahrscheinlich durchgegangen, wo ich mal nicht hingeguckt habe. Das sind die einzigen Horde-Charaktere, die man offenbar, Skopje auch, also diese weiblichen Bösen dann eben, die aber dann auch erst für She-Ra erfunden worden sind. Also Horde ist ja eigentlich auch eine He-Man-Figur. Aber das ist einerseits eine Stärke, weil ich hatte am Anfang habe ich gesagt, ich möchte keine He-Man-Charaktere da drin haben. Das soll eine She-Ra-Serie bleiben. Mhm. Meine Angst war wirklich, dass man am Ende der Serie Adam einführt. Oh Gott, bloß nicht. Und Cringer und Metal Cat und all das, dass man so ein Payoff macht nach dem Motto, ja, und jetzt machen wir das Universum größer, indem wir hingehen und sagen, es gibt einen anderen Planeten Eternia und da ist dein Bruder und die Legende wird noch größer. Das spart man sich. Mhm. Auf der anderen Seite hatte ich mir aber gewünscht, dass man diese Horde ein bisschen weiter ausbaut und sagt, wir führen jetzt auch diese ganzen anderen männlichen Bösewichter ein. Das lässt man auch, und ich vermute aus lizenzrechtlichen Gründen, dass man eben diese ganzen echten Moto-Charaktere, die auch in diesem ganzen Moto-Ding noch mit drin sind, einfach ausblendet. Aus Lizenzgründen, man hat also wirklich nur die originären She-Ra-Charaktere bekommen für diese Serie. Finde ich im Endeffekt aber auch gut, weil so bleibt die Serie in ihrem eigenen, selbst aufgebauten Kosmos. Also das ist alles irgendwo auf einer Seite, hätte ich mir ein bisschen mehr Moto gewünscht. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch fantastisch, dass es einfach She-Ra geblieben ist. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, es wurde 3-4 Mal in der Serie Eternia erwähnt. Ja, sie sagt es auch einmal, als sie die Tür aufmacht, sagt sie ganz deutlich Eternia. Also das kommt schon vor, gerade eben von She-Ra, wenn sie diese Welten der First Ones entdeckt. So, und, das ist ja so das. Und ihre fucking Catchphrase ist For the Honor of Grayskull. Das kannst du aus der Figur auch nicht rausnehmen. Und das versteht sie am Anfang auch nicht, was das sein soll. Und was ist ein Grayskull? Was ist Grayskull? Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das auch was ist, was dann eingeführt werden soll, also damit eingeführt werden soll für die zweite Staffel. Und das ist aber diesmal eben in der alten She-Ra-Serie, was wir nachgeguckt haben, war es ja so, dass He-Man erfahren hat, da gibt's irgendwo ein Mädchen, das muss jetzt dieses andere Schwert der Macht kriegen. Oder Schwert der Ehre in dem Fall. Macht hat sie ja nicht. Entschuldigung. Das ist schon okay, dass sie die Ehre hat und nicht die Kraft. Das ist ja eine andere Art der Herangehensweise. Aber da wird eben dieser ganze She-Ra-Kosmos durch He-Man aufgemacht. Und ich fände es folgerichtig, wenn hier das tatsächlich eher so passiert, dass She-Ra das für sich entdeckt. Also selber, dass Adora das entdeckt und entwickelt. Und meinetwegen mit Hilfe dieser First Ones, die dann alle naslang auftauchen und ihre eigene Agenda irgendwie verfolgen. Das darf gerne sein. Aber ich finde die Idee schön, dass sie das über dieses Entdecken dieses ganzen Systems aus Runensteinen und alter Technologie und sowas selber entdeckt und dann vielleicht da das Universum eingeführt hat. Ich glaube, dass die Sache mit He-Man zumindest im Fernsehen aufgegeben haben, weil die haben immer mal wieder versucht, He-Man an den Start zu bringen, sei es über Comics, Anfang der 2000er Jahre eben auch über die alte TV-Serie nochmal, also eine weitere TV-Serie. Das hat sich nie wieder großartig etablieren können. Und She-Ra jetzt auch Testballon sein soll. He-Man über She-Ra einzuführen, halte ich nicht für ausgeschlossen. Ich glaube aber, dass Mattel schon so ein bisschen den Glauben an He-Man selber verloren hat. Also alles, was mit He-Man passiert, passiert durch Lizenznehmer. Und auch die Figuren und sowas, die sind nicht von Mattel selber, sondern die sind von einer Lizenzfirma herausgegeben und nur noch von Mattel überwacht, mehr oder weniger. Dementsprechend, ich würde mir mehr Bezüge zu He-Man wünschen. Vielleicht, wenn es gut laufen würde, auch eine vernünftige, moderne, nicht auf diesem 80s Hyper-Maskulinitäts-Level He-Man, sondern was darüber hinausgeht und vielleicht auch ein bisschen inklusiver ist als das, was früher da gewesen ist. Ich könnte aber auch in einer Welt leben, wo es kein He-Man mehr gibt. Das ist richtig. Ich habe auch tatsächlich jetzt immer mal wieder drüber nachgedacht, wie das aussehe, den He-Man in die heutige Zeit zu holen, als Äquivalent zu dieser She-Ra-Serie, die wir bekommen haben. Und ich habe kein Bild dafür im Kopf tatsächlich. Ich schon. Ich bin so auf diesen Muskeltypen in Fellbadehose geprägt für He-Man, der da nackig rumläuft, mehr oder weniger, und alles kurz und klein haut. Ich bin der Meinung, es gibt das schon, das heißt Steven Universe. Ja, aber das ist sicher auch in gewisser Weise kompatibel mit She-Ra. Ja. Aber das wäre halt so weit weg vom Original-Franchise, dass es eben eine Neuerfindung eher ist als eine neue Geburt. Also dessen ist sich Mattel bewusst, deswegen gibt es eben auch keine neuen He-Man-Serien, sondern der funktioniert halt in diesem Superhelden-Comic-Kosmos zusammen mit den DC-Figuren noch relativ gut. Das ist auch das Einzige, was es in den letzten paar Jahren von ihm gegeben hat. Weil das ist ein Universum, das ist geschlossen. Da kann er da auch für sich selber funktionieren. So als Zeichentrickserie sehe ich das nicht. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Guckt She-Ra, wenn ihr Netflix habt. Ja. Unbedingt. Ja. Wenn ihr kein Netflix habt, sucht euch Freunde, die Netflix haben. Und sei es, dass sie nur deshalb eure Freunde werden, weil sie Netflix haben und ihr da She-Ra gucken könnt. Genau. Es geht einen Nachmittag und dann könnt ihr da wieder abhauen. Ja. Ihr müsst nicht lange mit denen befreundet sein. Vielleicht werdet ihr aber durch sie da, durch die Serie damit mit ihm befreundet. Ja. Ein kleiner Hinweis noch, es gibt diesen wunderbaren Hashtag Keiner bleibt allein. Genau. Gerade über die Feiertage sind ja doch viele Leute allein, ohne es zu wollen. Auf Twitter geht der rum. Ich weiß gar nicht, ob er es bis auf Facebook geschafft hat. Die haben eine Facebook-Seite, ich glaube, Die haben eine Facebook-Seite. Ist eine schöne Option, um zu sagen, hey, wir haben Platz, wir haben Zeit, wir haben Gelegenheit. Dann könnt ihr mit den Leuten She-Ra gucken. Dann könnt ihr mit den Leuten She-Ra gucken. Oder meinetwegen geht mit ihnen in den Grinch oder Nussknacker. Oder guckt Sabrina. Oder was auch immer. Was ihr wollt. Aber so über die Feiertage ist es, glaube ich, ganz schön, da auch nochmal dran zu denken. Wir backen jetzt die Kekse fertig. Danke, Kathi. Die bleiben auch nicht alleine, aber sie bleiben auch nicht lange am Leben. So, danke, Kathi. Ja, danke, Steffen. Frohe Weihnachten. Tschüss, frohe Weihnachten. It was December 1982. I hope that my dream would come true, that there would be waiting for me a Commodore computer under the tree. I want a Commodore 64 Christmas. Lego's nice, Lego's fine, but it won't scratch this 8-bit itch of mine. It was December 1983. What would Santa bring for me? Would I finally get my wish? My very own computer with a SID chip. I want a Commodore 64 Christmas. Commodore 64 Christmas.